Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Folge UFO 50! Happy Birthday to us! Folge 50! Alles Gute, wir haben schon 50! Wir kennen uns in- und auswendig. Hallo, herzlich Florian Schwick. Hallo, Stefan Tietze. Florian, herzlich willkommen zu dieser fantastischen Folge 50. Es war ein Ritt durch die Wogen der was 10er Folgen. Wie bescheuert die waren. Die Nuller-Folgen waren noch gut. Wir gelacht. Nee, sag mal, aber ganz im Ernst, mal so ein ernster Rückblick. Die Nuller-Folgen, da war noch so ein bisschen was im Argen, aber war halt experimentierfreudig. Die 10er-Folgen, furchtbar. Alles vor Folge 12 habe ich überhaupt gar keine Erinnerung mehr, gar nichts. Folge 12 war furchtbar, ne? Folge 12 war die erste schlechte Folge. Aber auch so ein bisschen gut, von daher ging es ein bisschen bergab nachher. Ich glaube, was richtig schlecht war, waren die 20er, glaube ich. Es gab irgendeine Dekade. Ja. Und mittlerweile kann man ja auch, um mal eines der größten, auch direkt zu einem der Höhepunkte zu springen, auf der Pufopedia kann man mittlerweile auch die Folgen bewerten. Ehrlich? Man kann Bewertungen abgeben, finde ich auch schlecht. Aber ich würde gerne das Bewertungstool bewerten. Yeah. Aber es ist ja zum Beispiel, ich fände es ja zum Beispiel bei anderen Podcasts ganz egoistisch gut, dass wenn man jetzt sagt, so hey, ich würde jetzt gerne Radio Nukular hören, 66 Folgen, gib mir mal die besten drei. Genau, so, dann sagen ganz viele Fans verschiedene Sachen und so hast du halt einfach eine Bewertung. Es gibt bei Scrubs ja diesen großartigen Tabelle, wo man halt die ganzen IMDb-Scores zusammengerechnet hat und für jede einzelne Folge. Und da gibt es halt eine Folge, die extrem schlechte Bewertung. Aber nur eine. Es ist durchgehend wirklich in den 9er Region wirklich extrem hoch. Und dann in Staffel 4 irgendwann, wow, geht's einfach so downhill. Richtig krass senkrecht runter. Ja. Das ist schon hart. Obwohl ich mir die Folge als erstes anschauen würde. Auf jeden Fall. Aber ich finde es auch cool, wenn Leute das entdecken, dass sie dann direkt die guten Folgen erwischen. Bei uns auch immer eine Wundertüte. Aber falls ihr da eine grobe Einschätzung noch habt, welche Folgen gut waren und welche schlecht, oder falls ihr eine Lieblingsfolge habt, dann schreibt das doch einfach bei der Pupopedia. Könnt ihr abstimmen und dann können wir auch weitermachen. Und wir haben lange überlegt, was machen wir für Folge 50? Ich meine, Folge 50. Der Heißluftballon, ist es die Badewanne, ist es das Bällebad, ist es der Drive-Thru, ist es der Podcast im Auto, ist es im Zug, im ICE, fahren wir irgendwo hin? Was machen wir? Wir haben uns die Haare schuppig gekocht. Ich glaube, wir haben die beste Lösung gefunden. Ja. Wir haben einfach ein buntes Potpourri an super Gästen. Aber wirklich formidablen Gästen. Ausgelesene Gäste. Nicht nebenbei irgendwie geschnappt, was hier gerade am Hof rumläuft oder so. Kein Fall. Richtig gute Gäste, teilweise Leute, die schon mal da waren, einer. Und teilweise neue Leute, die es noch nicht in diesem Podcast gefunden haben. Aber alle anderen. Alle anderen. Aber ich bin gespannt. Unsere ersten Gäste kennen Florentin schon sehr gut. Hier kommen sie schon herein. Oh, da kommen sie schon rein. Worldwide Wohnzimmer. Worldwide Wohnzimmer, TynTV, Benny und Dennis Wolter. Viel Spaß. Die Stühle sind cool. Ich glaube, es gibt aber auch billigen Honig, oder? Nee, gibt's nicht. Habe ich geguckt. Es gibt mindestens, also der günstigste kostet 3,50 Euro oder so. Und da habe ich schon gedacht, hey, warum ist das denn so teuer? Bist du ein Honig-Fan? Nee, eigentlich nicht, aber man hat ja so Phasen. Yeah. Da war ich auf der Honigphase. Das ist übrigens das, wenn überall, wo ich hinkomme, als Gast will ich das haben. Was ich richtig gut finde, ich bin ja vegan. Und deswegen muss ich immer gucken, ob in irgendwelche so Nussriegeln oder so ein Gedöns dann irgendwas drin ist. Und dann gucke ich hier drauf und die einzige Information zu diesem gesamten Produkt, das man hat, ist das Wort Serviervorschlag in 20 verschiedenen Sprachen. Das ist warum denn ein Riegel? Das ist doch nur ein Riegel. Aber das war doch schon in so einer großen Pappbox, oder nicht? Auf der Pappbox steht das. Das kann sein, aber da steht wirklich Serviervorschlag. Suggerimento, die Präsentation, Suggestion, die Präsentation, Serviertipp, Suggestado, Presentado. Also in wirklich verschiedenen Sprachen, in allen Sprachen der Welt steht Serviervorschlag. Und dann ist es nur ein Bild drauf und dann so ein Glas Milch daneben. Joghurt. Aber was ist das Geheimnis hinter Serviervorschlag? Dass man nicht denkt, das Glas Joghurt wäre dabei oder so. Ne? Ja. Damit die nicht verklagen können und sagen, ja, aber da ist ja ein Glas Joghurt abgebildet. Wo ist das? Also du bist bestimmt der einzige Veganer in Ehrenfeld, oder? Ah, weiß ich gar nicht. Hier gibt es auch so einen veganen Laden, der ist aber immer leer. Der vegane Burgerladen. Nee, aber bist du schon immer vegan oder ist der Kurs? Schon immer jetzt. Nee, jetzt halt dieses Jahr erst. Also aber du hältst es durch, ne? Komplett. Oder hast du schon mal gesündigt? Und hast du schon in eine Kuh gebissen? Nee, ich bin so willensschwach, dass wenn ich einmal sündige, dann sofort alle Dämme brechen und nicht so weit. Aber so ein leckeres Lachsfilet, ich habe mir gestern so Lachsburger geholt. So ein schöner eingelegter Aal. Das ist schon lecker. Alles geil. Ja. Zeitgleich. Und wir haben, glaube ich, sogar die exakt gleiche Menge in dem. Nee, da war der Florentin Gier. Nee. Wie paranoid seid ihr, aus fremden Flaschen zu trinken? Ich nehme keine Kaugummis von fremden Menschen an. Aber ansonsten alles. Achso, du tauschst keine Kaugummis, du bist aber einzig auf der Welt. Muss das jetzt hier sein, die Sauerei auf dem guten Holz? Ich darf mir, wenn ich mir angeboten wird, darf ich hier wohl verzehren. Ist das eine Orange oder eine Mandarine? Da ist eine Orange. Da ist mir noch ganz viele Schritte, die du machen musst. Du brauchst ein Messer noch dabei, funktioniert das so gar nicht. Mir ist es manchmal peinlich, wie egal es mir ist, aus fremden Flaschen zu trinken oder so. Und dann wende ich mir eine Flasche, fremde Flasche und dann wischen die den Ding, aber nicht mehr so. Nee, das ist mir auch egal. Scheißegal gewesen. Aber ich fühle mich dann immer so eklig. Auch aber wenn jemand sagt so, oh, ich habe letztens die Fingernägel von Mitbewohner in der Badewanne gefunden. Und ich mir so, ich nehme auch mal benutzte Kondome aus dem Mülleimer. Und so. Ja, auf jeden Fall, klar. Das Wasser halten, was ist das Problem? Ja. Ich unterbreche das hier mal mit Orange. Aber hilft das denn, wenn man das sauber macht? Also macht das aktiv irgendwie was besser? Also ich glaube, AIDS kriegst du trotzdem. Ja, glaube ich auch. Ja. AIDS und. Nee, aber die sollen nicht die Bakterien von so einem. Bei mir, uns wurde früher gesagt, wir hatten so einen Dreckwegtag in der Schule, wo so die Schüler genötigt wurden. Wurden alle Juden deportiert. genötigt wurden, Müll aufzuräumen. Und dann hat man immer. Wo ist denn der Jamal? Und bei den Kondomen. Der hat Husten gehabt. Der ist weg. Der kommt und bald wieder. Und haben uns immer gesagt, dass auch wenn man in eine Spritze greift, ist nicht so schlimm, weil wenn die irgendwie 24 Stunden liegt, eine Heroinspritze, dann ist die nicht mehr. Das ist nicht mehr schlimm. Dann ist es wie so eine gute Impfung. Kam bei euch Antikörper, genau. Kam zu euch an die Schule auch der AIDS-Bus? Bei uns kam der AIDS-Bus. Kostenlos für alle. Und dann immer so, Kinder, heute ist der AIDS-Bus da. Ja, yay! Und es war wie so eine Art Achterbahn. Der Bus war ein riesiges so in so einem Kondom. Großer Penis. Das war so eine Art, wie so eine Art Geisterbahn. In einem Bus, aber durch die man selber durchlaufen musste. Über die Spitzen. Oder? Alles so gruselig und dann so AIDS-Monster. Das kenne ich auch. Aber was gab es auch ein Maskottchen dazu? So AIDS-y? AIDS-Spritze, ja, Spritzi. Wir hatten so eine, um mal den Körper zu erkunden, wurde bei uns so eine Körperlandschaft aufgebaut und dann der Ausgang war der Darm. Ja, gibt es in Düsseldorf auch immer. Darm aktuell. Ausgegangen, auf jeden aktuell, Fall, aber mega, mega lehrreich. Aber wir haben gelernt über AIDS, dass AIDS potenziell über jede Körperflüssigkeit übertragen werden kann. Die Frage ist nur, welche wie viel. Menge, ja. Ja, also gerade so Vaginalflüssigkeit und Sperma und Blut ist ganz schlimm, da reichen wenigste Mengen. Augen. Aber dann hatten die so eine Abstufung und ich glaube, das Schwächste ist Speichel und da muss man, damit man eine realistische, genau, wir hatten 9 Liter und so wurde gesagt, 9 Liter Speichel, muss man sehen, dass man eine realistische Chance hat, AIDS zu bekommen und wir alle so, 1, 2, 3, nee, passt. alles gut. Passt schon, alles in Ordnung. Wir hatten Mitte der 90er, kam bei uns der Bus, so ein Polizeibus war das. Nein, eine andere Geschichte. ein riesiger Bus in Form von einem riesigen Pikachu, das war, wo Pokémon gelauncht wurde überall. Da haben die überall, das war wirklich eine Marketingaktion, überall Comics hingelegt. Ja, und Sticker. Genau. Und dann haben uns die Lehrer gesagt, nicht anfassen, weil die haben da irgendwelche Rauschgifte auf den Heftchen, auf den Comics. Wir mussten die alle zurückgeben. Es gab eine Rauschgiftzeit, ne? Eine ganz komische Zeit, wo Rauschgift ein Thema war. Die ist bei mir gerade, die Rauschgiftzeit. Aber wie unglaublich spannend ist das denn für ein Kind zu haben, ein Comic hat Rauschgift an den Seiten. Ich habe auch beste Comic. Ist ein Comic, aber ist auch gefährlich. Habt ihr mal über siamesische Zwillinge nachgedacht? Nee. Um das mal zu machen, die Operation? Der nächste Schritt, der nächste logische Schritt. Das wäre, glaube ich, ganz geil. Es gibt ja in Amerika dann diese komische Reportagen über ein Mädchen, die hat einfach... Die Schwester am Kopf, genau, ne? Habe ich gesehen. Aus der Schulter raus. Würdet ihr die grüßen auf der Straße? So als Zwillinge würde man die grüßen? Ja, man hat so einen Zwilling, so. Ja. Sieht man jetzt nicht, aber die 3 Finger gekreuzt, der andere dahinter und dann sagt man... Das ist die internationale Zwillingsbegrüßung, ja. Geil. Aber ich merke schon, Zwillingsthemen nerven euch. Aber wer kontrolliert denn die Beine bei diesem Mädchen? Ich glaube, einer links, einer rechts. Wie so überleg mal, die eine hat einen Freund und die wird... Ja, nein, aber deine Decke auf dem Kopf währenddessen. Überleg doch mal realistisch jetzt mal. Wenn du wirklich so ein siamesisches Zwillingspaar hast, werden die, ich sehe immer nur diese Babys. Wenn man die nicht trennt, werden die auch erwachsen? Die Hallo, ja. Hast du doch gerade erzählt. Das gibt's doch, ja, das klar. In Amerika ist das. Die haben die anderen Charakter. Ja. Das war RTL, die 25 schrägsten Menschen der Welt. Und da waren die immer dabei. Menschen. Immer dabei. Ach, da war schon dann steht der Per Kussmark. Jürgen Milski, was ist das denn? Ja, 2 Köpfe. Er sieht doppelt. Wann hast du das letzte Mal das Wort schräg benutzt? Schräg. Klingt wie so eine Einschau, ne? Schräg, aber lustig. Nee, jetzt mit schräg. Jochen Schropp. Mit Luke Mockridge. Echt? Ja, so eine Impro-Show, wo die Bühne steht. Nee, das war Jochen Schropp. Bei jetzt stimmt. Schräg. Was ich mich frage bei siamesischen Zwillingen ist Mord. Wenn die einen Mord begeht, weil einerseits kannst du einfach sagen, die darf nicht ins Gefängnis, weil scheiß drauf, aber auf der anderen Seite kannst du nicht einfach eine unschuldige Person ins Gefängnis schicken. Ja, aber das ist ja... 2 Versuche, wenn die noch einen Mord begehen. Was, wenn die eine die Todesstrafe bekommt? Ja, aber kommt doch mal, bei diesen Schwestern aus Amerika, wer bedient denn die Hände und die Füße? Richtig. Was ist denn mit dieser ominösen Schwester? Ich kenne das nicht, worum geht's? Ich bin nicht so offen auf Bild.de. Sag mal, was also da ist eine ganz normale Frau und dann ist, hat die eine Schwester, eine Zwillingsschwester, die kommt aus der Schulter raus. Nee, so funktioniert es nicht. Doch, ist aber dass so. Dass eine Schwester nur der Kopf ist. Das sind zwei Frauen nein, in einem Körper. Nein, das ist so. Das ist eine Person. Das sind die gestandene Frau. Das ist eine gestandene Frau. Fühlt die denn Frau was? In ja, die, fragst du fühlt doch. Die Finger? Oder hat die nur einen Kopf? Also hat die, muss die auf Toilette? Ich verstehe. Hat die nur einen Kopf? Aber ja, aber es ist ja ein, zwei Köpfe und zwei Arme, richtig. Zwei Füße. Wer kontrolliert ich glaube, die steuern das halt gemeinsam. Halt. Oh, so linke Seite, rechte Seite. Augen im Haus. Der Horror. Wie diese bei Star Wars gibt es doch diese Raumflieger, die, wo es zwei Cockpits ja gibt. Beide haben Lenkrad. Wenn diese beiden nach außen, was passiert denn dann? Irgendwie so auseinander. Ja, wie bei den Simpsons, wo Maggie fährt, wo ich mir auch mal denke, so, wer lenkt das Auto? Wer lenkt das Auto? Hey, Maggie lenkt das Auto, das gibt Unfall! Ah, ja. Nee, Marsch. Ja. Gott sei Dank, Marsch. Ja. Gibt es Vorteile über Zwillinge von Leuten, die keine Zwillinge sind? Nee. Was erzählt man sich auf den Straßen? Ihr seid gut auseinanderzuhalten, finde ich. Was erzählt man sich auf den Straßen über Zwillinge? Ach gut, also viel Gutes, eigentlich, ja. Aber es gibt immer mehr Zwillinge, finde ich. Jetzt auch so im prominenten Bereich. Das ist hip. Lisa das und Lena, die Lochis. Das stimmt, wir. Ich hab immer gesagt, wir wären die einzigen Prominenten aktuell, aber es gibt ja so viel mehr. Hältst du dich aktuell mal kurz Zwischenfrage, wenn wir mal wären, aber uns sind ja ganz viele Leute voraus. Meisen? Die Meisenzwillinge, Ratiofarm-Zwillinge. Stimmt, Ratiofarm. Hat Ratiofarm mal angefragt bei euch? Ja. Nein, ernsthaft? Das dachte ich mir. Die lustige Geschichte, wir waren beim 99 Fire Film Awards, kennt ihr wahrscheinlich, auf der Berlinale, wo die richtig geilen Sachen ausgezeichnet werden. Und dann, das war gesponsert von Ratiofarm und die beiden Zwillinge haben auch immer diesen Scheck dann übergeben. Wir stehen dann gerade um 2:30 oder so im Gang, wollten nach draußen. Da kam das ganze besoffene Ratiofarm-Team, bestehend aus zwei Mitte-40-jährigen Männern und einer Mitte-40-jährigen voluminösen Frau. Sehr gesund alle. Und hat gesagt, Zwillinge, sieht aber super süß aus. Und dann, ja, wir sind... Da haben die gleich, was sind die denn? Ja, von Ratiofarben und so. Wir sollten uns bei denen melden und sowas. Haben wir auch gemacht, es gab kein Feedback. Nee. Ah. Aber ihr kommt viel rum. Ich habe euch mal auf dem Kölner Hauptbahnhof gesehen. Auf dem Hauptbahnhof drauf? Oben drauf. wie ihr so Fäden durch die Stadt geschwungen seid. Ganz merkwürdig. Aber da war so eine Stand-Up-Bühne aufgebaut. Hast du schon mal erzählt? Wo dann so Stand-Up-Comedy war. Was war das denn? Aber wir kamen aus dem Rewe am Hauptbahnhof. Zwischen KFC und Rewe to Go. Wir kamen aus dem Rewe to Go und haben uns unser überteuertes Sandwich gekauft. Ja. Und dann sind wir da vorbeigeschlendert. So Gouda mit Gurken drauf, mit Senfsoße. Und Spinat noch. Und so Spinatblätter, ja. Richtig gut. Und da waren noch andere prominente, Kristall oder so, ne? Wen hast du da entdeckt? Stimmt. Und Luke Mockridge, nee, der war schon damals zu groß. Das ist der schlechteste Ort für Stand-Up. So aber ihr habt nicht selber performt. Nein, was soll ich denn erzählen? Ich dachte, ihr habt performt. Nee. Nein. Findet ihr Kristall lustig? Ich höre nur Negatives über Kristall. Ja, in den Social Media Kanälen. Da darf er das so? Immer dieses. Nee, gar nicht. Ich finde, dass sich langsam Luke Mockridge rausarbeitet aus der nervigen Schiene in die Entertainer-Richtung. Entertainer-Schiene, oder ist das? Oder aber wird er nicht einfach auf den nächsten Stefan Raab gedrillt? So? Ja, wird er das auch. Das wird er definitiv. Im Interview ist die erste Frage, mal bist du der nächste Stefan Raab? Er sagt immer nein, aber ich habe das Gefühl auch, ja, dass sie ihn so langsam wollen, ihn in die Richtung schieben einfach. Die akzeptieren das Nein nicht. Ich glaube, man braucht einfach kein Talent. Man muss Talent nur oft genug behaupten, so sagen, hier ist der Neue, ah cool, ja, und irgendwann passt es schon so, weil dann haben Leute sich auch an deinen gewöhnt. Stil gewohnt, aka du hast keinen Humor. Oder, nein, Luke ist super. Aber so, ich glaube, das ist auch ein Selbstläufer, so eine self-fulfilling prophecy. Habt ihr Angst, nie aus eurer YouTube-Bubble rauszukommen? Solange es so gut bezahlt wird wie jetzt, ist mir das relativ scheißegal. Nee. Wir haben es ja eigentlich selbst in der Hand. Wir können ja jetzt einfach ist es denn noch weiter das Ziel, Gas geben, ins Fernsehen zu kommen, dass du um 23.15 Uhr auf Sat.1 kommst mit Doppelt gemoppelt die Straßenumfrage. Also, was? Das ist ziemlich genailed eigentlich, genau so heißen das. Das klang nach einem gut ausgearbeiteten Pitch. Ja. Doppelt gemoppelt. Wäre so ein geiler Titel für so eine Dating-Show für Moppel. Doppelt gemoppelt. Oder für Zwillinge. Ja. Zwillingsdate. Naja. Nee, also die Frage, ich habe da eigentlich keine Angst vor. Ich finde auch, dass YouTube sich im Bereich Entertainment auch langsam mausert. Also solche Sachen, wie ihr produziert, sind ja auch TV-reif quasi. Was und ist denn so, noch sowas gab es ja früher nicht. Ist für dich ist das ein gutes Etikett? Ich gucke immer noch, ich guck trotzdem noch gut gemachtes Fernsehen, gucke ich trotzdem noch gerne. Das ist ein gut gemachtes Fernsehen, genial daneben. Ja, das stimmt tatsächlich. Ja, das stimmt tatsächlich. Dann halt so geile Shows, wie zum Beispiel auch Duell um die Welt habe ich gerne geguckt. Kitchen Impossible, das sind ja gut gemachte Dinger. Die pfeife ich mir, geh mal rein. Ich habe eine Homepage von dir gefunden. Da ist ein ganz altes Bild. Und ich glaube, du weißt, welches Bild die ist gut versteckt. Unter dem Titel florentinwill.de. Ich dachte, das ist ein Gag. Ist die extra jetzt gemacht worden letzten Jahr? Oder gab es die da damals? Die Website hat mein Vater gemacht, als ich 16 war. Und hat mir dann gesagt, du hast jetzt eine eigene Website. Cool. Einfach so, oder was? Und hat er dieses Bild für mich drauf getan. Und wir haben irgendwie die Zugangsdaten verloren. Und konnten diese Website wieder... Was ist denn da drauf zu finden? In Anschreiben. Blank rasiert. Wir können die Website weder löschen, noch verändern, noch irgendwas. Ich dachte erst, das wäre so ein richtig geiler Gag, du hättest sie quasi von einem halben Jahr. Ist es vielleicht auch, wir werden hier verarscht, glaube ich. Nee, die haben die Kontrolle verloren. Und wir haben komplett die Kontrolle verloren. Man kann die Karriere von dir beenden, wenn man dieses Foto findet. Ja, was ist, Florentin, kann man jetzt mal einer Foto? Ja, ich weiß nicht, ob ich hier gute Internetverbindung habe. Kann man gucken, wie viele Aufrufe die. Vor allem, du siehst da aus wie so ein typischer Kelly-Family-Fan. So, der auch den Bus hinterher reist. Du gehst jetzt auch wieder auf Tour in Kelly-Family. Du siehst vor allem aus wie ein Essens-Fan. Nee, ich habe leider kein Internet, sorry. Tut mir leid. Aber könnt ihr privat anschauen. Kannst du beschreiben, wie du aussiehst auf dem Foto? Ich sehe aus wie eine. Unschuldig. Wie eine adrette, attraktive 19-jährige Gefangene im Körper eines 12-jährigen Jungs. Ja, nee. Der irgendwie ein bisschen zu lange im Keller gewohnt hat. Also wie eine Opernsängerin nach einer Geschlechtsumwandlung oder kurz davor. Ja, so ein bisschen. Unglaublich klar. Eine Opernsängerin kurz vor der Geschlechtsumwandlung. Das ist nicht schlecht. Nicht sehe. Aber ich glaube, du hast ein gutes Bild jetzt davon, wie es ungefähr aussieht. Ja. Ich finde das klasse. Ich würde das auch einfach als Pressebild rausgeben. Ja. DWDL. Das ist der neue Star. SZ mit Himmel. Das stimmt schon, ja. Das finde ich so schlecht, ja. Wir wurden von Thomas Gottschalk geblockt, habt ihr es mitbekommen? Echt? Ja. Block die Wette gilt, der offizielle Hashtag. Ja. War das jetzt das große Comeback von Thomas Gottschalk? Also jahrelang nichts gehört, jetzt nicht irgendwie große Social-Media-Kampagne, neue Sendung, mega gefloppt, schlechte Quote. War's aber das? Die war auch verschnitten. Ich glaube, die Sendung hätte funktioniert, wenn die normal geschnitten gewesen wäre. Das wäre so eine ganz normale... Wenn sie nicht auf Sat.1 gelaufen wäre. Ja, wenn sie jemand gesehen hätte. Aber verschwindet jetzt wieder in der Versenkung und in 10 Jahren heißt nee, der macht wieder jetzt der würde auch auf ProSieben die Sendung machen, der macht überall. Der macht, der ich finde den immer noch so gut als Moderator. Aber ich gucke ihn gern. Ist er wirklich gut oder ist es halt einfach so Nostalgie? Ich glaube, er ist nicht gut gealtert, so dieser Moderationsstil. Aber ich finde es total geil. Ja, auch dieser Sexismus irgendwie. Mittlerweile ist wieder was lustig. Jetzt ist es halt einfach nur so. Ja, auch diese ganze Kampagne auf Twitter, wo er dann diesen Twitter vorgenommen hat und seinen Kopf drauf gemacht hat als Bild. Das spricht dann so viel irgendwie. Was ist das Konzept davon? Ja. Obwohl ich ja kein Fan davon bin, nur weil er ein paar Tage älter ist, zurück zu sagen, der ist alt, wann setzt er sich zur Ruhe? Ich meine, er ist Anfang 60, wenn er halt nur arbeiten will, soll er das halt machen. Klar. Ist halt sein Problem. Von älter auch bis 112 moderiert. Ja, nein. Natürlich. Klar. Gut, bis zum Schluss. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, vielleicht hört er das ja hier. Tommy, ich glaube nicht. Der Benny lässt sich, ich werde immer darauf achten, dass der Benny dich in Ruhe lässt und 10 Meter Abstand hält. und wenn du willst, dann muss er auch nicht im Studio sein, wenn du da bist. Ach, Benny hat's versaut, ne? Er hat's versaut. Ohne mich gäbe es aber auch keinen Kontakt. Ja, ohne mich gäbe es noch nicht mal eine Antwort. Das bringt ja nichts. Ja, aber eine Antwort von Gottschalk ist für mich schon Benny sagt ein Ritterschlag. Er hat von Joko gelernt. Immer penetrant sein, immer nachfragen und man soll sich nie schämen zu fragen. Das habe ich auch gesagt. Was hast du noch? Machen wir die Top 18 Dinge, die du von Joko gelernt hast. Können wir auf Platz Nummer 18. Was hast du auf Platz Nummer 18, was hast du von Joko gelernt? Investition. Ja, Platz 18 immer nachfragen. Okay. Immer fragen. Ja. Fragen das kannst du machen bei 99% der Leute, aber nicht bei Thomas Gottschalk. Den kannst du nicht auf den Sack gehen. Der Meister der Fragen, der ist der König der Fragen. Den kannst du nichts fragen. Was hast du noch von Joko gelernt? Ich hatte doch gelernt, dass man ich hole mal einen Schokobon. Was habe ich noch gelernt? Immer einen Schokobon holen. Jede Sekunde spricht gegen dich. Aber ist Joko so ein bisschen euer Ziehvater? So ein bisschen ja, das euer schon, Meister? Aber wir haben uns ein bisschen aus den Augen verloren. Wie kam das eigentlich, dass wir uns aus Matthias Schweighöfer hat sich dazwischen. Ich glaub, auch, wie ist das zu Ende gegangen? Gab es einen Streit? Gab's nee, ganz im Gegenteil. Aber der Kontakt ist halt ein bisschen eingeschlafen. Und von deiner Seite kam es auch nicht so der Drang, uns mal wieder zu kontaktieren. Ja, Fernbeziehung. Das Problem von Fernbeziehung. Aber bis dahin wart ihr auf der Joko Winterscheid Masterclass. So ein bisschen Würgereiztraining. Jeden Morgen. Und die Lachtraining. Ja! Über Joko kein schlechtes Wort verlieren. Das ist ein richtig recht freier Kerl. Ich möchte die Frage nochmal stellen, weil es mich auch persönlich interessiert. Wenn du jetzt den Frank Elsen anrufen würdest, was macht er denn? Was macht denn gerade? Ist er gerade aktiv? Und wie geht der ins Telefon? Der ist, glaube ich, auf Mallorca einfach so in seiner. Mallorca? Ja, der ist so unterwegs. Der erlebt da Abenteuer. Also der lebt wirklich einfach Abenteuer. Du könntest wirklich so eine Zeichentrickserie machen. Über den Abenteuer. Der hat irgendwann mal erzählt. Wie Timon Struppi. Also der hat so eine Jungfrau gerettet von einem Drachen. Ja, nee, aber der hat auch so Bungee-Sprung. Ja, da war ich mit meinem Schiff unterwegs und es war so ein ganz altes Schiff. Irgendwie so ganz und es war komplett erneuert, so mit neuem Holzboden. Und dann waren wir da auch mitten auf der See und dann ist der Motor, weil der so schwer war, ist durch den Boden des Schiffs durchgebrochen und war weg. Das war irgendwie so ein altes Schiff, irgendwie so aus ganz Holz und lackiert und so ganz edel. Und da haben die irgendwie so einen krassen Motor reingebaut, so 500 PS-Motor. Ist das schleichend weggesagt? Nee, ich glaube, also du sitzt da irgendwie so. Und dann war ein Loch im Boot. Einfach Loch im Boot, der Motor ist weg. Zu schwer. Das zentrale Stück des Schiffs. Und dann, was jetzt? So die Masse von so einer sterbenden Sonne und der zieht sich jetzt langsam in den Erdkern. Ja, genau. Ja, da mussten die halt dann notwassern und sind dann irgendwie da zurückgeschwommen. Oder haben dann irgendwie. Also solche Sachen erlebt er halt einfach so. Der macht halt seine eigenen Abenteuer. Ja, der hat auch so ein Kilo Hantel, macht jeden Morgen so. Ja, ja, genau, ja, genau. Er joggt auch mit so Handeln. Ja, ja, und der hat halt auch viele Projekte irgendwie. Der hat ja auch irgendwie so, der hat ja ganz viele Nobelpreisträger interviewt. Der hat dich geformt. Cool. Unter anderem, ja. Und der hat ganz viele Nobelpreisträger interviewt, irgendwie schon vor Jahren, irgendwie, bevor die gestorben sind und so. Und versucht das irgendwie unterzubringen. Hat der nicht noch eine Sendung, hier Menschen. Nee, Menschen der Woche gibt es nicht mehr. Gucke ich auch jedes Wochenende immer. Ja, Wiederholung, oder? Nee, der Gottschalk war doch schon bei dem, oder? Ja, war. Nee, zwei Jahre her. Nee. Was hast du denn für Tipps von Frank Elsner mitgenommen? Ganz wichtig, beim Moderieren, kann ich immer wieder sagen. Genau, gib mal ein paar Tipps mit. Moderieren, ganz, das ist, glaube ich, einer der ersten Tipps, sind wir zu, wir hatten so ein Einzeltraining mit Frank Elsner, waren in seinem Büro und haben gesagt. Hat der Händenknopf auf und dann hat er so gemacht, ne? So. Ja, natürlich, genau. Und dann erstmal sich zurückgelehnt und dann so, ja, jetzt moderieren Sie mal. Und dann gibt er dir irgendwie einen Text mit irgendeinem Lokalartikel und dann moderierst du halt den Artikel an, als wärst du in so einer Lokalsendung. Dann sagt er, Florian. Erstmal, das Allerwichtigste ist, Namen gehen. Du musst das Auge schmeicheln. Dachte er. Das heißt, das Auge. Die Augen. Du musst das Auge schmeicheln. Das heißt, deine Körperform darf nichts Eckiges haben. Ah. Weil das stößt den Zuschauer ab. Und du nimmst dann den Hut mit dem Stern. Deswegen gucke ich nicht Daniel Aminati. Dann siehst du borstig aus. Und deswegen, wenn du moderierst, also wenn jetzt euch so die klassische Angela Merkel-Handhaltung vorstellt, eigentlich falsch. Dann hast du in deiner Silhouette hast du so Ecken. Deine Ellenbogen sind so Ecken in der Silhouette. Deswegen eher so auf Schritthöhe die Hände, dass du wirklich so eine gleitende Form. Und das ist der erste Tipp, den du bei Geld zahlst. Und du denkst dir, okay. Ich habe alles gelernt. Ja, welchen Tipp hast du noch bekommen? Was ist noch ein heißer Tipp von Frank Elsner? Heißer Tipp ist immer, den Zuschauer irgendwie über die Sendung hinweg an die Hand nehmen, im Sinne davon, dass am Ende irgendwas geschafft ist. Also zum Beispiel, ich hatte so eine Sendung, also so ein eigenes Video gemacht über Chemtrails. Ne? Da ging es um Chemtrails, um diese Verschwörungstheorie. Und hat er gesagt, Florentin, machen Sie doch Folgendes. Nehmen Sie sich ein Modellflugzeug und während Sie moderieren, während den 10 Minuten des Videos, bauen Sie Stück für Stück dieses Modellflugzeug zusammen. Ja? Nach jedem Abschnitt nehmen Sie einen Teil und fügen es an dieses Modellflugzeug, sodass am Ende des Videos das ganze Flugzeug da ist. Aber das soll jetzt nur 1,30 lang sein. Und der Zuschauer sieht, da wurde was geschafft. Hast du schon mal? Und da denkst du, so, Jesus, das ist so 1800 Teile. Und das Video wird so 2 Stunden lang. Aber es gab einen extrem, extrem lustigen Moment. Und da hat er irgendwas moderiert, was nicht übertragen wurde, sondern irgendwie so eine Preisverleihung, irgendwas. Ich glaube, bei Axel Springer, irgendwie so das goldene Lenkrad von Auto, Motor, Bild, Sportgedöns. Und dann hat er moderiert und dann waren auch 2 Laudatorinnen da. Und es waren die beiden Gewinner von Germany's Next Topmodel, der ersten und der zweiten Staffel. Die zweite Staffel war ja diese Sarah Nuru. Die erste war noch Lena Gerke. Ne? Genau, und die Schwarze war, hat beim zweiten Mal gewonnen. Und das war es so, dann stand er in der Mitte und hat moderiert und links und rechts von ihm standen diese beiden Frauen. Und ich glaube, das rechte ist sein falsches Auge. Und auf der rechten Seite stand halt die Sarah Nuru, die Schwarze. Oh nein. Und dann hat er erst was gesagt und dann hat die Lena Gerke was gesagt. Und als die Sarah angefangen hat, hat er sich brutal erschrocken, weil er die nicht gesehen hat, weil er nicht wusste, dass noch jemand neben ihm steht. Aber als Außenstehender sah es so lustig aus. So, der weiße Mann redet, die weiße Frau und die schwarze Frau. Der Rassismus so durchbricht. Einfach. Als wäre da gerade so eine Wespe auf ihn eingeflogen. So, einfach so. Aber er hat sie einfach nicht gesehen. Und das war so schön. Aber dem Zuschauer ist es nicht aufgefallen, weil er hat keine Kanten gehabt. Das richtig, war das Tolle, genau. Die Zuschauer konnten ihn kaum unterscheiden vom Szenenbild, weil er war so sanft. Er hatte keine Kanten. Ja, also das war schon verrückt. Aber apropos Lena Gerke, ist hier aber Schlag den Star, jetzt Lena Gerke gegen Lena Meyer-Landrut. Das ist ja schon Kampf der Lenas. Ich weiß, welche Hand ich meine Limo halten soll an dem Tag. Wunderschön, ja. Oh ja, aber ich bin für Lena Meyer-Landrut. Ich bin ein sehr großer Lena Meyer-Landrut-Fan. Ich auch. Für mich die habt ihr die schon mal live geilste gesehen? Frau ich hab schon mal der nackt ganzen gesehen. Welt. Ja, der hat wohl jeder, oder? Ja, ich glaube auch. Ja gut, aber da sah sie noch ganz anders aus. Nee, live war ich war doch nie im Neo-Magazin oder so. Warum auch immer. Und, aber nicht, habt ihr auch Leute, über die ihr euch lustig macht, die dann auch nie antworten. Oder eine Lena muss doch eigentlich mittlerweile, wenn ihr sie fragt, die kommt doch. Oder kommt sie einfach nicht aus Prinzip. Bei uns ist mal mit Dad Adams das Gleiche. Die wollen nicht so, die haben Zeit und so, aber wir haben uns früher mal... wir haben dir Zeit? Ja, wir haben riesige Zeit. 3 Wochen haben wir nichts zu tun. Wir waiten nur den ganzen Tag. Die lügen uns an, das trinke ich auch. Die lügen uns an, wir haben keine Zeit. Ich sehe einen Tourplan. Ich sehe, dass ich weiß, wo ihr wohnt. Ihr seid den ganzen Tag nur zu Hause und kifft. Die haben Zeit, aber wir haben keine Zeit. Die kommen nicht. Ach, verdammt. Scheiße. Wir müssen erst einen Namen machen, Dennis. Nee, aber haben wir nicht. Ihr seid ja die Zuschauer, die wir auch erreichen wollen. Ja. Sehr gut. Aber was haben wir bei euch für ein Standing, für einen Namen? Sind wir die Ulk-YouTuber-Nudeln? Ja, also ihr seid die YouTube-Ulk-Buben. Das ist doch auch wieder scheiße. Aber ihr seid schon die Ernstnehmen. Also ihr seid die, auf die, also wenn ich nicht weiß, wie ich einen YouTuber finden soll, gucke ich euch, um zu wissen, wie man den einschätzen soll. Weil ihr seid so mein moralischer Kompass auf YouTube. Okay, gut. Was moralischer ich immer so sage, ihr seid so die einzigen YouTuber, die man sich anschauen kann. Das hast du uns auf einer Party vor 2 Jahren gesagt. Sehr betrunken. Ja, also das ich sei, liebe euch. Aber ihr seid halt immer noch YouTuber. So. Ja. Also ihr seid Teil davon, aber zumindest die, die ein bisschen was richtig machen. Wow, Benny und vielen Dank, dass ihr da wart. Ganz kurz, eure Schama-Frisuren. Eure Intim-Frisuren. Leicht getrimmt, aber natürlich. Ziegenbart. Leicht getrimmt, aber natürlich. Am Wochenende allglatt. Alles klar. Vielen Dank dafür. Macht's gut. Danke, dass ihr da wart. Ciao. Mensch, tolles Gespräch. Das sind schon echt irre Füchse, die da in ihrem YouTube-Kosmos machen, Wahnsinn. Was sie wollen. Und das finde ich so gut. Das finde ich auch klasse, dass sie einfach nichts aufoktroyieren lassen. Weißt du, es gibt ja viele verschiedene Menschen auf dieser Welt. Und es gibt erfolgreiche und nicht erfolgreiche. Und was ich so gut finde, ist, dass manchmal die nicht erfolgreichen auch, wir haben beide hier heute. Ja, wir haben eine bunte Mischung. Wir haben die erfolgreichsten Podcaster und Podcaster, die gerade noch am Anfang stehen. Aber wir bringen sie alle zusammen hier beim Podcast UFO. Vielleicht haben uns die einen auch mittlerweile schon überholt. Wir haben sie da tatsächlich. Es ist gelungen. Alte Freunde, Bekannte alte auch Freunde zusammen. Von uns. Super. Also generell neue Projekte zu empfehlen. Wir sind ja auch nicht das, wie viele sagen, das abgehobene UFO. Ja. Nein. Arroganz-UFO werden wir geschimpft. Wir können auch mal andere. Ja, Arroganz-UFO. Comedy-Diktatur. Idioten-UFO. Ja, Hilfe, ich ertrinke. All das. Mein aber wir Gott, sagen. Immer diese, nein, wir können auch mal nach unten gucken. Und auch die von ganz unten zu uns nach ganz oben holen. Ja, wir aber werfen auch mal gerne so Rettungsringe der Comedy-Kunst. Kein auch Problem. 10 Stockwerke in die Tiefe. Denn hier sind sie vom Gag-Reflex-Podcast. Lars und Andreas Paulsen. Ich wollte gerade das Lebensrätsel euch sagen. Und zwar ist es wie folgt. Das ist einmal so, dass ich heute... Ich habe uns einen Tee aufgesetzt. Danke. Oh, das ist ja gut, das Smart Tee. Aber war gut, oder? Habt ihr? Krass, ich sehe die Welt mit anderen Augen jetzt. Mhm. Das ist total abgefahren. Hallo. Mensch, so ein bisschen Podcast-Clash, ne? Der Gag-Reflex, ist ja richtig erfolgreich. Stimmt dabei. Ja. Ja. Was hast du das so aggressiv gesagt gerade? Nee, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber es ist ja auch ein guter Podcast. Also kann man auch mal empfehlen. Ja, gut, ne? Kann man cool. Auf Soundcloud. Viele Klicks nehmen die kann man gut machen. Das ist doch groß genug, können alle satt werden. Ja, Leute. Ist doch selbst, wie viel Geld man mit Podcasts machen kann. Das Patreon ist klar, dass nicht wir auch beschränkt. Was haben wollen. Patreon nimmt alle auf, ja? Nee, wir wollten euch einladen, weil heute ist die 50. Folge des Podcast UFO. Oh, wow. Die 50. Folge. Und dafür haben wir euch eingeladen. Ihr macht einen richtig guten Job. Erik Paulsen von Rocket Beans und Andreas Lingsch von Rocket Beans. Auch von Rocket Beans, genau. Hallo. Für weil ihr gerade in Köln seid. Genau, für die, die es nicht wissen, ich habe eine Late-Night-Show bei Rocket Beans, die Lars moderiert. Schön, dass wir hier sein dürfen. Das ist ja echt klasse, dass das mal geklappt hat. Letztes Mal wollten wir es auch machen, aber in Hamburg ist halt immer keine Zeit. Oh, das ist Florenti macht das. Hamburg ticken die Uhren aber an. Ja, du musst irgendwie als Werwolf dich verkleiden und so. Da hatten wir einfach keine Zeit mehr. Du hast halt 4 Stunden Let's Play im Keller und kannst nichts aufnehmen. Und das ist halt immer so. Es ist ein hartes Brot. Ist ein richtig hartes Brot. Es war ja erst Eddie, weil DWDL hat ein bisschen was gedroppt, irgendwie so ein paar die Insider-Infos rausgehauen. Wann? Ja. Zu was? Zu Rocket Beans hat gesagt, Authentizität ist wichtig. Und ich dachte, ihr habt das alles gelesen. Ich dachte, ihr kriegt so mit, was euer Chef so sagt in den Medien. So, guckst du mich so an bei Chef? Ich dachte, wir dürfen nicht mit den Medien sprechen. Medien interessiert euch gar nicht mehr. Ja, aber nee. Was? Chefs, das ist dir klar. Wir können nicht alles lesen, was die irgendwo absondern. Ich lese nur noch den Beansletter. Das ist so interne Zeitschrift, in manchmal so lustige Gewinnspiele veranstaltet werden. Im Rocket Beans Forum hat sich jemand bis jetzt als ich ausgegeben. Mhm. Und dann habe ich das Florentin gesagt und der hat den löschen lassen. Ja. Der hat den einfach so. Nee, Moment, Florentin hat es mir gesagt. Mit so einem Schnipser. Weitergegeben, okay, gut. Nö, in meinem Kopf hat er so eine Macht und hat einfach auf den gezeigt und er löst sich so Flammen auf. Das ist ein armer Mensch, der da irgendwie jetzt. Ich wollte nur damit sagen, dass ich es nicht cool finde, man vielleicht ihn bitten könnte, einen anderen Namen zu nehmen oder so. Und du hast ihn einfach zerstört jetzt. Du hast eine Existenz zerstört im Internet. Im Forum oder? Im Forum, ja. Okay, ja. Ich sehe meinen Chef an Titze. Habt ihr auch ein Forum eigentlich? Gute Arbeit Originals? Nee, Quatsch. Nee. Podcast-UFO? Pufopedia. Pufopedia. Das kenne ich natürlich. Stimmt. Oh, da habe ich neulich drin gelesen, weil ich irgendwie, wie immer, jeden Sonntagabend google ich mich mal selbst und gucke, wie viele Aufrufe, Suchergebnisse es gibt. Du hast einen Aufruf, ne? Bestimmt. Da gibt es einen Eintrag in diesem Pufopedia, wo steht sinngemäß, Andreas Lingsch spielt keine Rolle im Podcast-UFO-Universum. Und dann, auch für den Rest der Menschheit spielt ja keiner. Ich dachte, okay, die haben mich als Persönlichkeit komplett erfasst. Ja, wie, genau. wie hast du vor, das zu ändern? Was ist der große Plan? Sollte man das wirklich ändern? Weißt du nicht, dass im Bohnen-Wiki, also in unserem Rocket Beans-Wiki auch, ich glaube, es steht immer noch drin, als Trivia unter deinem Eintrag steht, verbindet eine Hassliebe mit Andreas Lynch. Ich weiß nie, wo das hergekommen aber ist. Aber warum den Hass? Warum den Grund, euch zu hassen? Ich weiß es nicht. Viel Konkurrenz. Ja, da ist schon, sind ein paar Sachen vorgefallen, ja. Das stimmt schon. Wir jetzt Konkurrenzsituation, klar. Ach, ein Date-Kampf. Die Vanessa-Geschichte. Ja, ja, aber Pufupedia ist für mich auch das neue Reddit. Kann man das sagen. Stimmt. Ja. Das neue, es wurde halt, ja, es war mal richtig, es war mal eine der größten Websites im Internet, weil die von Bots überrannt wurde. Ich glaube, es war eine der größten, gefülltesten und mit dem meisten Wissen auf einer Seite jemals eine Website. Ja. Aber jetzt ist alles gelöscht worden. Aber jetzt funktioniert die wieder für uns. Wie geht's euch? Alles weiß. Naja, gut, so 8 Stunden Fahrt hier für 10 Minuten Show, aber okay. Aber das ist schon immer abgefahren. Das finde ich auch krass, so, wenn man irgendwo eingeflogen wird und man immer denkt, so okay, so ein riesiger Stahlvogel, irgendwie, wo die Menschheit 1000 Jahre dran experimentiert hat, nur damit du irgendwie sagen kannst, und dann fährst du wieder nach Hause. Das ist schon Stahl? Strange. Sind Flugzeuge aus Stahl gebaut? Oh, ja, aus Aluminium und können keinen Stahl schmelzen. Ich würde ganz gerne wissen, ob das aus Stahl ist. Ich wusste es nicht. Das war eine reine Interessefrage. Und warum, wenn die auch aus Stahl sind, genau wie Stahlträger vom 9/11 World Trade Center, warum können die dann einfach... Mhm. Nee, gerade weil sie kein sein? Stahl sind, ist es eine Frage. Also würdest du sagen, es ist wirklich passiert, oder was, 9/11? Das ist dann viel Material auch geklaut, ne? Das ist dieser Diebstahl, der dann da verwendet wird für diese Flugzeuge, ne? Ermittelt man... Was? Ich hab die Gag-Ebene, ich hab die Meta-Ebene nicht gekriegt. Diebstahl. Stahl. Ach, die, ach Gott, Stahl, Andreas Links, ey. Mit deinen rattenscharfen Wortwitzen, ey. Der muss ja erstmal dahinter kommen. Ja. Nee, uns geht's gut, um die Frage zu beantworten. Ja. Ja. Ich habe das auch bei Werwolf gehabt, weil du einfach, man fährt ewig dahin, hat man das Gefühl, man muss jetzt delivern, ist Werwolf in der ersten Runde, kann also nicht sagen, anderen beiden Runden ist man sofort tot, fährt nach Hause, sitzt dann noch, dann habe ich Sechserpack geguckt, tatsächlich. Hotelzimmer, da ich dann so, das ist der traurigste Abend, den ich jemals hatte. Da hast du den Abend dann so halbnackt auf dem Hotelzimmer, dann, oh, das ist mein Leben, so einfach. So eine Bierdose im Bauchnabel abgestellt, im Sechserpack entfernt und alles klar. Ja, plötzlich wird einem bewusst, die Minibar wird gar nicht gezahlt vom Aufwand. Ja, genau. Okay, fuck, ich habe mehr Geld verloren, als ich bekommen habe. Aber hat sich ein bisschen inspirieren lassen da von einem Sechserpack oder so? Werden deine Sketche jetzt auch immer mehr in Richtung Sechserpack oder gehst du eher weiter? Die haben natürlich auch die Masse begeistert. Ja, die Messlatte immer noch für Sketch-Comedy in Deutschland, finde ich. Ne? Ja, tatsächlich, als wir die Marktforschung bekommen haben, wurden wir verglichen mit Knallerfrauen und Sechserpack. Ja. Wirklich? Ja, ich glaube, da sollte, und es wurde kritisiert, dass wir weniger so sind wie die. Also wahrscheinlich, der Weg sollte langsam einfach in die Richtung führen. Also das ist halt alles, was Deutschland an Comedy kennt. So top notch. Ja. Warum seid ihr denn nicht die dreisten drei? Das würde nur wirklich passen, stimmt, auf stimmt, euch, in welcher Besetzung auch immer. Ja, stimmt. Du bist nicht so dreist, Florentin. Ich bin überhaupt nicht dreist, ich bin eher frech. Das ist mir schon aufgefallen, dass du frech bist. Ja, ich gut, weiß, dass du es mal sagst. Wir sind frech, aber... Wollte ich schon mal ansprechen. Ich bin überhaupt nicht dreist, interessanterweise, aber mega frech. Frech, ne? Ich bin richtig frech. Ich glaube, bei niemandem, der jemals sagt, ich bin frech, trifft das zu. Niemand, der wirklich frech, dem ich sagen würde, oh, ist ein frecher Kerl, würde ich das von sich behaupten. Ja, oder auch verrückt. Ich bin ein bisschen verrückt. Aber ich habe einen richtig schwarzen Humor. No, du hast gar keinen Humor. Egal, was du über deinen eigenen Humor hast, sagst du, es ist kein Humor. Das stimmt. Diese typischen Twitter-Biografien, wo man direkt weiß, ich bin Querdenker. Nope, bist du nicht. Einfach gar nicht. Null. Stimmt. Aber was ich nochmal zu diesem Anreiseding sagen wollte, ich frage mich immer, wann man den Moment verpasst oder warum man den Moment verpasst, weil anfangs, wenn man das vorgeschlagen bekommt von irgendeiner Firma, bei euch war es jetzt auch so, heißt es manchmal, ja, ihr könnt ja irgendwie mit dem Flugzeug oder mit dem Zug oder so, können wir ja mal gucken. Und eigentlich müsste man dann von Anfang an sagen, ja, Flugzeug, auf jeden Fall Flugzeug. Aber irgendwie druckst man dann so ein bisschen rum und lässt es so schweifen, dann ist ein Tag vorher und dann sind deine Zugtickets gebucht. Und dann ist der Flixbus. Genau, und dann sind wir hier mit dem LKW hier angekommen. Geliehenes Fahrrad einfach. Also ich glaube, man muss, je erfolgreicher man wird, desto arroganter muss man, glaube ich, auch sein, einfach, weil man dann einfach nicht mehr... Wie erfolgreich bist du gerade? Auf einer Skala von 1 bis 10? 10 bin ich jetzt knapp vor der 10 tatsächlich. Also viel ist nicht mehr da rum. Nee, ich bin Weltstar. Wir hätten dich aber auch fast ausgeladen, weil die Rückfrage nicht kam, ob du nicht vielleicht in ein Flugzeug kommen könntest. Dann dachten wir, er will freiwillig mit dem Zug fahren. Ist er wirklich sonst da? Brauchen wir den hier wirklich? Wer wäre denn stattdessen gekommen dann? Nochmal Andreas. Also zweimal, nacheinander. Wir haben sehr gute Postproduktion. Wir können da viel machen damit. Wir waren die mit dem Finger von Varoufakis. Ich weiß nicht, also da kriegt man so einen ganzen Andreas locker dahin. Ja, wenn so ein kleiner Mittelfinger mehr ist, bin ich ja auch nicht. Du bist auch nicht mehr weit entfernt. Ein paar Barthaare noch dran, dann haben wir es im Prinzip, ja. Aber es ist halt witzig, weil bei Rocket Beans ist die Anreise immer 10 Minuten, man hat dann 8 Stunden Live-Strecke zu füllen. Also null Material. Das ist genau das Gegenteil von allem. Das ist die Frage, was besser ist, ja. Weißt du ja. Oh. Aber das ist auch das kürzeste Podcast aller Zeiten, so ein bisschen, oder? Wenn wir irgendwie 15 Minuten schnacken, aber hat nicht immer irgendwie, wer war das? Bastian Pastewka oder so beim Comedy-Preis gesagt, ja, wie lange geht so ein Podcast? 5 Minuten hätte ich Zeit, als du gefragt hast. Das kann sein. Ja, 5 Minuten. Wir haben ihn eingeladen, er hat zugesagt und wir haben das noch nie eingelöst. Ja. Wir haben vor allem auch eine Zusage bekommen von hier, Johann von König. Johann König. Ich glaube, der war das auch mit dem Podcast. Genau, Johann König. Ja, ja. Stimmt. Aber der, nee, aber der, doch, der, ja, hat mir doch ein Bier ausgegeben. Aber der meinte, er kann nicht so lange. Also auch körperlich. Er hat gesagt, er kann nicht so lange reden. Ja, also 5 Minuten. Ja, aber der Mann ist Stand-up-Comedian, wie genau, ich reden? Gesagt, er hat gesagt, ich kann nicht so lange reden, ich weiß nicht, ob ich so lange reden kann. Da dachte ich mir, es ist ein brilliant Scherz, aber er hat nicht dieses Gesicht, dieses typische Johann König, ich mache ein Gag-Gesicht gemacht. Also habe ich gefragt, aber ist das nicht ihr Job? Ach, da bin ich ganz ehrlich, ja, ja, eigentlich schon, stimmt. Hast du hast ihn gleich konfrontiert? Ja, vielleicht sollte ich es doch hinkriegen, hat er dann gesagt. Und deswegen dachte ich mir, wir laden ihn mal ein. So war frech von dir, ihn so zu. Ja, oder? Ich bin so ein bisschen frech, ein Frechdachs. Ich bin ein aber vor allem dann, ich hab letztens so ein Interview gesehen mit Synchronsprechern, mit den berühmtesten Synchronsprechern Deutschlands, und da wurde auch die Frage gestellt, so, was machen sie, um ihre Stimme gesund zu halten? Und einer hat gesagt so, ja, ich versuche mindestens einmal am Tag zu sprechen. Ja, okay, also, okay. Was führt er für ein Leben, dass er das versuchen muss? Ja, also wirklich einfach ganz normal sprechen mit Leuten. Also okay, gut, das ist das große Geheimnis. Ich frage mich immer, sind das Brilliant Minds, die Hammer-Gags raushauen? Oder vielleicht. Manchmal sind Leute, die ernst antworten, die lustigeren Menschen. Das kann sein, ja. Aber sagen wir mal ehrlich, wenn man als Single jetzt irgendwie mal eine Woche Urlaub hat, was wird denn da groß geredet? Das stimmt, das dann stimmt. Bist du nur am Bett, zockst irgendwie und dann sagst du vielleicht mal, oh. Oder schreibst du mal ins Teamspeak. Ja, mit den pass doch jetzt mal da. Ja. Mindestens einmal am Tag sagen, reicht nicht. Das bewusst nicht. Sprecht ihr mit euch selber? Ja. Ich rede massiv lange. Ja, ich auch. Ich höre das ja immer bei dir. Ja. Nee, bei dir habe ich es tatsächlich schon häufig gehört, ja. aber fühlt ihr euch dann schlecht auch gleichzeitig, wenn ihr euch dabei erwischt? Ich finde es gesund. Ich finde es ganz gesund. Weil ich habe das früher immer so bei meiner Oma mitbekommen, dass sie das halt gemacht hat und fand das schon immer ein bisschen strange. Und jetzt, wenn ich das selbst mache, denke ich so, oh, du wirst jetzt langsam schon zu deiner Oma. Mhm. Früher oder später wird ja jeder zu seiner Oma. Das muss man ja irgendwann ins Gesicht blicken, einfach so. Ja, stimmt. Aber ich kenne sie ja gut. Nee, weiß ich. Also, von daher. Aber ich finde, wir sollten mal ein bisschen Werbung für euren Podcast machen. Gagaflex ist wirklich ein ganz tolles Produkt. Okay, auch so eine von oben herab Werbung. Nein, ich meine, es ist ein ganz tolles Produkt, was nach dieser ganzen, ich nenne es mal Podcast-UFO-Welle gekommen ist. Diese ganzen Podcasts, wo Leute meinen, oh, das klingt aber einfach, was die beiden da machen. Die ganzen Gags, die um sich rumhauen, klar. Und dann kamen so Leute wie Vivian Böhmermann und Olli Schulz, die meinen, die nachmachen zu müssen und ihr natürlich auch. Aber finde ich ganz toll. Wirklich. Ja, ironiefrei. Wir hatten uns halt überlegt, sollen wir jetzt eben auch genauso anfangen, einfach zu zweit zu schnacken und über irgendwelche Themen zu reden und Scherze zu machen. Und irgendwie waren wir da beide nicht so, hatten da beide nicht so groß Bock drauf. Und dann haben wir eben dieses Konzept von Jack und Amir mehr oder weniger 1:1 geklaut. So haben wir auch offensiv am Anfang auch gesagt. Offensiv haben wir ein Google-Bild von mir genommen und das einfach mit der Google-Bildersuche und dann kam halt sofort Amir. Auf jeden Fall. Ja. Ihr habt auch echt ein bisschen was davon. Also komplett. Ja, und seitdem sind wir da am Gängen sozusagen. Aber habt ihr das Gefühl, dass ihr seitdem ihr den Podcast macht, besser Ratschläge geben könnt? Also, dass man zu euch kommen kann und euch noch um Rat fragen kann? Ja, vor allem habe ich das Gefühl, ich müsste jedem helfen, wenn ich auf der Straße jemanden sehe, der ein bisschen traurig aussieht. Dann sage ich mal, schick uns doch mal deine Frage, dann beantworten die. Ja, aber das war ich. Ihr kriegt ja manchmal Rückmeldungen so von wegen, ihr habt mir wirklich geholfen. Ja, tatsächlich, ja. Mhm. Krass. Kam schon vor, ja. Wobei wir ja von Anfang an sagen, wir helfen nicht wirklich, wir helfen da, wo wir nicht können und so weiter. Aber es gibt schon Leute, die sagen danach, hey, danke und so, es klingt zwar strange, aber ihr habt wirklich mir weiterhelfen können. Ich hätte tatsächlich Schluss machen sollen. Jetzt habe ich Schluss gemacht, jetzt geht's mir gut. Witzigerweise, ein Mädel, dem haben wir geraten, oder der haben wir geraten, irgendwie Selbstmord zu begehen. Genau. Sie hat es gemacht und auch nochmal geschrieben. Clever, ja, mir geht es hier wirklich besser. Nein, da haben wir gesagt, ey, lass dich bloß nicht wieder auf deinen Ex ein, no way, das klappt nicht nochmal, wenn es einmal Schluss war. Und dann schrieb sie so, 2 Tage später, ja, danke nochmal, bin jetzt wieder, versuch's nochmal mit meinem Ex. Aber trotzdem danke, sagte sie. Trotzdem eine Freundschaftsanfrage bei Facebook geschickt. Ja, also natürlich. Nichts Die tolles beiden. Gespräch. Hast du Podcaster-Vorbilder? Natürlich. Also speziell, wie du auswendig gelernt hast. Natürlich. Also speziell, wenn ich so nach Amerika schaue, habe ich natürlich Down Under. Ja. Habe ich natürlich auch einen Podcast, den ich super finde. Ich sag nur mal sowas wie zum Beispiel Marc Maron, ja, hat einen natürlich nachträglich beeindruckt. Aber auch Pete Holmes, aber toller Podcast. Comedy Bang Bang. Absolute Nummer eins der Podcast-Vorbilder. Jetzt gerade ist es Improv for Humans. Doch, Improv for Humans. Und dann habe ich auch viele gerne so Drehbuchautoren-Podcasts. Writers Panel, Panels Panel, Writers Panel Writers, Writers on the Storm und so weiter. Das sind alles gute Podcasts. Mein Podcaster-Vorbild ist ja Stefan Dietze, natürlich, ist ja klar. Einmal so tolle Gäste wie er empfangen. Und natürlich auch die tollen Jungs von Radio Nukular, die es immer wieder schaffen. Oh ja, fantastische Blogbeiträge. Also, ne, das sind so ein bisschen die Podcasts groß gemacht haben, die durch ihre Live-Touren, durch ihren Merch auch ein unglaubliches, eine Geldmenge an gehäuft haben. Auch für uns durchaus Vorbilder, was ist mal in Richtung, ich weiß nicht. Geld. Bis Folge 100 werden wir schon ein paar Live-Auftritte gemacht haben. Ja, oder Geld. Und Geld gemacht haben. Und ich denke, das sind auf jeden Fall unsere Vorbilder, was das angeht. Auf jeden Fall. Und wir hatten die Gelegenheit, Ihnen ein paar private Fragen zu stellen. Und wie das sich angehört hat, das hört ihr gleich nach einer kurzen Werbung. Bis gleich. Milch. Hallo und herzlich willkommen vom Radio Nukular Podcast. Dominik Hammes und Rockstar Nachtsheim. Max. Rockstar. Genannt Nachtsheim. Ich habe gerade gemerkt, ich liebe es, Dinge aufzuladen. So mein Handy aufzuladen, das ist so ein richtig befriedigendes Gefühl. Ich dachte, die Stimmung... Nee, wenn du irgendwas machst... Sonntag, Mittag im Bett, mehrfach Steckdosen neben dir. Nochmal so zwei USB-Ports, wie es dir jetzt geht. Ja. Und alles aufladen. Switch, iPad, iPhone, iPod, alles was... Geil. Heute in der Bahn gesessen mit meinem Anker-USB-Netzteil mit 4 Ports. Uhr, Handy, mein externer Ich mag es total gerne, wenn irgendwelche Prozesse im Hintergrund laufen. Wenn irgendwie die Waschmaschine läuft, wenn die Waschmaschine läuft und ich währenddessen irgendwie masturbiere, weiß ich, da passiert was, das ist irgendwie gut genutzte Zeit. Und wenn Arbeit. Gleichzeitig mein Handy geladen wird, die Waschmaschine läuft, die meine Bettdecke trocknet. Vielleicht ist es doch auch nicht mit. Klar, mein Bettdecke trocknet und alles gleichzeitig läuft, dann denke ich mir, wow, unfassbar, und gleichzeitig noch irgendwas hochlädt. Das ist für mich wirklich das Beste. Ey, neulich, wo wir gerade bei Aufladen waren, neulich bin ich mit nach Hamburg gefahren und dann saß neben mir eine Frau, die auch nach Hamburg gefahren ist, in so einem großen Vierer. Das ist ein Zufall. Und die war, und es ist immer so ein bisschen unangenehm, mit Fremden da abzuhängen und so. Und die wollte auch mal das Gespräch suchen. Das ist immer so ein bisschen unangenehm, weil auch die Fronten nicht so ganz geklärt sind. So, wem gehört die Steckdose, wem gehört die Armlehne und so. Das war alles ein bisschen ungeklärt. Aber sie hat diesen tollen Satz gesagt, wir haben nur eine Steckdose, du kriegst bis Bremen und ich krieg ab Bremen. Und ich so, okay, mega geil. Weil das so, man kriegt so selten so klare Ansagen von Fremden. Ja. Ist mir mal aufgefallen. Ich wusste das so zu schätzen. Ich krieg die Steckdose bis Bremen und alles war klar. Ich konnte meine Fahrt planen. Ich hatte letztens einen Platz reserviert und mein Platz war reserviert und die Diagonal dagegenüber in so einer Viererreihe hatte eine Frau, so eine ganz unangenehme alte Ekelfrau, die dann irgendwie sich ständig auch beschwert zu allem, und die hatte ihre Füße diagonal auf meinen Sitz gelegt. Aber so ganz an den Rand. Und dann habe ich mich da hingesetzt, so vorsichtig, und habe mich so in Zeitlupe bewegt, so, okay, jetzt nimm's weg. Und sie hat es nicht weggenommen. Und du willst ja nicht direkt was sagen, deswegen machst du erst so körperlich so. Ah, und dann habe ich mich da hingesetzt und ihre Füße waren direkt neben meinem Bein. Und dann habe ich so ein bisschen so ein, noch nichts gesagt, weil da meine Toleranzgrenze, damit ich überhaupt erst was anspreche, ist sehr hoch. Deswegen erstmal so. Und dann wirklich, können Sie bitte Ihre Füße wegnehmen? Und dann sie so, auch wirklich die Füße runter? Ach, schade. What? Nimmt die, und ich dachte mir, was ist denn hier los? Shit. Habe ich gerade den schlimmsten Menschen der Welt gegenüber? Die unangenehmste Person, die dann wirklich so, wirklich die Füße runter? Ach, schade. Und dann hat sie ein Buch gelesen. Irgendwie der Titel des Buches und der Untertitel des Buches war ein kulinarischer Krimi. Wo ich mir dachte, ach, einfach wirklich direkt Gulag. Einfach so, du kannst weg. So. Du kannst einfach weg. Einfach sagen können, das Buch, schade. Ja. Besser wäre es, wenn ich mir auf dem Buch aber so steht, so sind sie ein sympathischer Mensch oder so. Ach, so ein Lebensratgeber. Das hat doch jemand so gemacht, glaube ich, in New York in der Straßenbahn oder in der U-Bahn. Der ist mit gefakten Buchcovern immer in die öffentliche Verkehrsmittel eingetreten. Da stand immer sowas, wie man mit einem riesigen Penis lebt und sowas. Ja. Fand ich auch sehr nah an der Realität, aber schöne Nummer. Kann man auch mal in Deutschland. Wie machst du es persönlich? Jeder Tag ist ein Anschlag, auf mich persönlich auch. Aber man muss einfach einen guten Schneider finden, dann geht es. Also das ist mal kurz die Frage. Podcasten wir eigentlich gerade schon? Ja, ja. Mal kurz die Frage, sind denn eigentlich die Hoden proportional zum Penis? Also hat jemand, der einen großen Penis hat, auch gleichzeitig große Hoden? Das oder ist das, sehr gute Frage. Da fehlt mir die Datengrundlage. Oder wie ist da das Verhältnis? Mir fehlen da die Referenzen. Ich glaube, aber die Hodenlänge oder Tiefe, die wächst mit dem Alter auch. Im Gegensatz zum Penis, das war ja von Vorteil. Aber wenn man Filme guckt im Internet, dann fällt einem manchmal auf, dass es Sachen gibt, dass dann... Sachen. Die Bälle größer als der Knödel und die... Geh mal in die Flipchart vielleicht. Das ist eine Flipchart, wir müssen uns mal vielleicht... Zeichne das doch mal an. Einfach alle mal vielleicht klären. Vielleicht könnt ihr das dann Hands-Podcast-mäßig als Bilder noch anschauen. Ja, Herr Nachtsheim braucht für seine Präsentation noch ein bisschen Moderationskoffer. Aber dann zeig's an der Flipchart. Blut. Aber es ist schon nochmal, also der Hodensack ist ein Phänomen. Weil du hast ja auch, also du hast ja dann auch verschieden tief hängende Hoden. Mhm. Auch mit dem Grund, weil, also erstmal ist das Gebilde ja mindblowing, weil die Hoden dürfen nicht so warm werden, deswegen hat der Körper das outgesourced. Mega clever. Woher weiß der Körper eigentlich nicht, dass es außerhalb des Körpers wärmer ist als drin? Das ist doch Rassismus. Die Afrikaner sagen ja, Leute. Das ist Evolution, nicht Rassismus. Außen, oh, wo ist der Unterschied? Da muss die Evolution. Jetzt kommst du erstmal. OJ Simpson. Ja, was ist mit OJ Simpson? Wenn der Hodensack passt. Das ist Evolution. Okay. Danke. Danke an Max. Okay, du meinst, wenn er größere Hände gehabt hätte, dann hätte er es nicht gemacht. Was kommt jetzt? Ich weiß auch nicht. Wochenlang nur die Hände in die Sauna gegangen, bevor der Handschuh angezogen werden musste. Und dann plötzlich, dann kriselt der sich so ein manchmal. Da habe ich nicht genau verstanden, wann der Hoden, nicht O.J. Simpson. Ich wollte die Brücke. Ich meine schon, ich bin schon immer noch bei O.J. Simpson. Gut. Aber nee, der Hoden, der kriselt sich so ein, wenn es kalt ist. Mhm. Oder? Und wann noch? Auch bei eine ganz lustige Struktur wie alte Männer. Aber, tatsächlich, ich habe mal mit der Rezeptionistin eines Urologen telefoniert und die hat den Satz gesagt: Der Hoden ist immer der Erste, der es mitkriegt. Egal was passiert heißt in deinem Körper. Heißt ein Arzt bei den Hoden? Oder? Nein. Okay. Egal was passiert, also wenn du irgendwie mit dem Kopf irgendwo anschlägst, zuckt dein Hoden. Zieht er sich immer. Ja, egal was passiert, der Hoden ist immer der Erste, der reagiert. Weil der irgendwie so zentral im Nervenzentrum liegt oder irgendwie sowas. Der muss so ja immer beschützt werden. Weil der einfach reflexartig sich einzieht und sagt, Scheiße, jetzt kommen die Pfeile des Gegners, die dürfen meinen Hoden nicht treffen. Also der neue Sinnspruch, solange der Hoden nicht zuckt, ist alles okay. Warum hast du beim Urologen angerufen? Um genau diese Frage zu klären. Nur deswegen. Aber ich habe mit der Rezeptionistin des Urologen gesprochen. Ich habe mal eine Erfahrung gemacht, vor einiger Zeit, mit einer Rezeptionistin vom Urologen, weil es war so, dass ich einen Test gemacht hatte. Für einfach mal, ne, man will ja Sachen wissen. Länge einfach mal. Ist das alles noch okay? Ich glaube, mein Lineal ist falsch. Wie aktiv sind meine Jungs? Messen Sie das mal nach. Nee, man macht ja manchmal so, man will ja mal einfach so wissen, was so, ne, man ist also ja schon 30. Dann Fruchtbarkeit, oder? Einfach. Fruchtbarkeit, oder? Nee, so Geschlechtskrankheiten, Kram. So einfach mal so ein Rundumtest. Und ich hatte das auf Hepatitis B, C, HIV und Chlamydien. Das waren so meine vier Anlaufpunkte. Merkt man nicht, wenn man HIV-krank ist? Weiß ich nicht. Nee, merkt man das nicht. Am Grabstein ist irgendwo, dass irgendwas falsch läuft. Das muss ja ausbrechen erstmal. Merkt man das nicht, wenn man so langsam so weg, einfach so aus der Realität wegschwappt? Es geht nein, okay. Stefan war anscheinend noch nie HIV-krank. Ja, okay. Ja, alles klar. Oh, Entschuldigung, okay. Aber er ist ja noch ein bisschen jung. Wie stellst du das denn vor, Alter? Wenn man aus der Realität wegtrifft. Mir ist ein bisschen schwindelig. Hab ich HIV? Oh, das ist total warm. Ich wollte den Tod in Richtung Jenseits-Gag machen. Aber mir wurde als Kind wurde mir gesagt, im Kindergarten haben wir uns, kam auch mal so ein AIDS-Bus an. Also erklärt, AIDS-Bus. Wie AIDS funktioniert. Die haben AIDS verteilt, oder was? Das war schon mal ein Thema mit irgendeinem Gast hier. Ja. Wow. Und dann habe ich irgendeinen so einen Mitkindergartenkollegen gefragt, hör mal, was ist eigentlich genau AIDS? Und hat er gesagt, dann blutest du aus jeder Öffnung des Körpers. Und dann, ich habe bis 14 oder so, habe ich geglaubt, wenn du AIDS hast, dann blutest du einfach aus. Du blutest das Ding. Das aber was ist eine Öffnung? Ist ein Auge auch eine Öffnung? Ja, echt, ja. Im technischen Sinne? Ja, der hat es so geschrieben. Sinne? Die Poren? Der fünfjährige Junge, mit dem ich gesprochen habe. Natürlich. Ist gesagt, der Po eine Öffnung? Ich meinte zwar die Poren, aber der Po ist natürlich eine Öffnung. Der Popus? Also das Po-Loch ist eine Öffnung. Der Po an sich. Der fünfjährige Junge zählte auch das Po-Loch dazu, zu den Öffnungen. Wahrscheinlich auch den Nabel. Nee, nicht so ganz. Nee. Soll ich noch kurz erzählen, was die Rezeptionistin gerne, weil das war toll. Ja. Und zwar dann muss man ja 4 Wochen warten, weil dann gibt es ja die Ergebnisse und dann ruft man, da habe ich da angerufen und wollte den Arzt sprechen. Dann habe ich gesagt, ja, hallo, hier ist der Herr Nachtsheim, ich wollte mal fragen, wie die Ergebnisse sind. Ach, Herr Nachtsheim, gut, dass Sie anrufen, da war irgendwas. Und die Hoden direkt nach oben gezogen. Und dann habe ich da angerufen, hat mir das gesagt und sagte sie erst so, ja, also HIV war es, glaube ich, nicht. Nee, HIV war es nicht. Saß, irgendwas mit H. Irgendwas du sitzt mit H. halt so am Handy, bist so... Und dann so, Hepatitis B war es, ich glaube, es war Hepatitis, nee, Hepatitis B war es auch. Im Hintergrund hörst du also Blätter rauschen und bist so, Alter, fick dich. Oh. Hepatitis C, nee, war es auch nicht, ja, nach 2 Jahren, das war eine Chlamydien, das ist ja mein Chlamydien. Ich war so, Moment, was? Und so total schockiert gewesen und total so, was muss ich denn machen? Und sie hat das aber so gesagt, als hätte ich beim Zonk das richtige Tor erwischt. So, so Tor 3 mit dem Auto. Also, sie haben Glückwürdigen, Glückwürdigen. Bei der Auswahl ist es auch der Hauptgewinn und ich für war dann, dich. Also. Ich war dann erstmal so, ich hatte natürlich, und dann habe ich gesagt, ja, aber dann muss ich ja halt zum Arzt, dann muss ich doch wissen, was der machen soll. Was macht man denn da? Ja, dann nimmt man Antibiotika. Und ich war so, okay, okay, dann muss ich ja vorbeikommen. Dann habe ich 3 Wochen in dem Glauben gelebt, ich hätte Chlamydien. Und dann bin ich zum Arzt gegangen. Das ist eine sehr, sehr persönliche Geschichte, ja, gerade. Aber ist egal. Und auf jeden Fall bin ich dann zum Arzt gegangen und saß dann dort und hab gewartet und geschwitzt und die 3 Wochen waren halt wirklich die Hölle so. Dann gehst du zum Arzt rein und dann sage ich so, ich war halt wirklich so, ich hatte schon mein Testament eigentlich in der Tasche und bin rein, ich so, ja, guten Tag, ich wollte mal fragen, wie das jetzt so ist. Und er so, ist doch alles super. Und ich war so, wie das alles super? Ja, ist doch super. Sie haben nichts. Ich so, was? Super Chlamydien. Ich so, was mit den Chlamydien? Sie haben Chlamydien? Hab ich Chlamydien? Ja, haben Sie keine Chlamydien? Hab ich denn jetzt Chlamydien? Nee, Sie haben keine. Dann guckt er so aufs Blatt und sagt, Sie haben keine Chlamydien. Hat sie einfach die Rezeptionistin vergriffen. Alter, ich hatte 3 Wochen lang im Glauben gelebt, dass ich Chlamydien hatte und hab einfach wirklich. Und du bist, dann gehst du ja auch so die Vergangenheit im Kopf und denkst schon so, okay, wie weit, du musst ja Leuten auch was beschreiben. Ja, gut, aber auf der anderen Seite läuft da draußen irgendwo ein Max Tagsheim rum, der jetzt Chlamydien hat, aber die falsche Akte bekommen. Ja, hat. Wahrscheinlich. Und es nicht weiß. Ja. Ah, oh, wie unangenehm ist das. Bei der Geburt verwechselt. Fuck. Ich stelle mir nur vor, wie diese Unterlagen aussehen müssen. So ein Totenschädel immer drauf. Ja, der hat HIV, der hat HIV, der hat HIV. Ja, genau. Ah, hier, ja, zack, zack, zack, zack. HIV und dann so ein trauriger Smiley. Ja, genau. Wie kann man denn sein, Aufkleber, dass man sowas sagt zu jemandem? Und das darf sie auch nicht am Telefon eigentlich. Nee, vor allem. Auch so nicht mit so einer Naivität. Ja, sie haben Chlamydien. Ding, ding, ding. DSDS-Marco Schreil dahin zu setzen. Sie haben Chlamydien? Vielleicht. Nach der Werbung. Das hören Sie nach dieser kurzen, nach diesem kurzen Musik. Vor der Werbung haben Sie gesehen, dass Herr Nachtsheim sehr angespannt war. Brauchen wir Sendezeit. Wir müssen noch mehr Spannung aufbauen. Was war das wichtigste Telefonat eures Lebens? Da kannst du uns eine Sekunde geben und vorlegen mit deiner? Weil da müssen wir drüber nachdenken, glaube ich. Oh, das ist spannend. Das ist natürlich mega clever als Podcaster, das zu sagen. Deswegen bin ich froh, dass du mal hier bist bei uns. Das ist ein guter Trick. Klasse. Guter Trick. Uralter Trick. Ja, aber natürlich habe ich aber noch nie begriffen. Und ich bin jetzt gerade mindblowing. Weil natürlich hat er einen im Kopf, sonst würde er das Thema ja nicht anschneiden. Nee, habe ich tatsächlich nicht. Ich dachte, es wäre am smartesten, wenn du eine hättest. Genau. Ja, das stimmt. Fuck. Aber es ist auch drauf gehofft. Es ist schon wichtig, also im Sinne von Beziehungen irgendwie so. Man hat sich lange nicht gesehen. Mhm. Irgendwie man kommt wieder in Kontakt. Man telefoniert wieder und denkt sich, okay, funktioniert es noch? Das ist schon sehr aufregend. Aber ich habe auch mal angerufen, herauszufinden, ob ich bei einer Schauspielschule genommen wurde. Bei der Schauspielschule, wo ich immer hin wollte, mein ganzes Leben lang, an die Otto-Falkenberg-Schule in München. Und da war ich da bevorsprechen, habe vorgesprochen. Und dann hieß es so, ja, rufen Sie an. Und dann ist halt irgendwie so ein Erstsemester-Schauspielstudent, sitzt dann halt vor einer langen Liste, wo halt dann irgendwie Leben zerstört, ja. Leben zerstört, Leben zerstört halt überall stand. Machen wir noch eine Spalte für, hat er geweint, ja, nein. Ja, genau. Und dann rufst du halt an, so, ja, guten Tag, hallo, hier Florentin Will. Und dann so, ja, Florentin Will. Nee, schon zerstört. Abgelehnt. Okay. Tschüss. Ja. Okay, dann. Also, stehen Sie mir sonst noch was? Oder? Nee. Okay. Und bei Ihnen so. Und der hat das Telefonat nicht beendet. Und ich so, okay, dann lege ich jetzt auf. Okay. Stellen Sie mir ich wollte es nicht wahrhaben und dann habe ich aufgelegt. Stellen Sie mir das nicht zum Psychologen durch. Spektakulär, aber es war, weil für den war das die maximale Langeweile. So einfach so eine Liste abgehen und, oh fuck, irgendwie, okay, gut, nein, nein, nein. Aber der hatte einfach mit seiner gelangweilten Erstsemesterstimme einfach Träume zerstört und Euphorien ausgelöst bei manchen, die genommen wurden. Das ist schon krass. Bei Ja dann vielleicht noch so und wir schicken ihn dann die Unterlagen zu, das hört der andere. Ja, genau. Einfach nur, jawoll! Yes. Ruf vielleicht nochmal an, um das zu klären, aber der erste Moment ist ja Freude. Ihr müsst nicht antworten. Ich wurde mal angerufen und wurde mir gesagt, K1 hasst dich. In so einer verzerrten Stimme. Ja. Das war unser Labelchef, der wollte mir sagen, dass man, ja, ist egal. Stimmt das eigentlich, wenn man in Tassen spricht? In manchen Filmen spricht man in Tassen, weil wenn die ihre Stimme verstellen wollen. Nee, so eine Krawatte hält man vor. Ja, Krawatte und so eine Tasse. Hängt so ein Strick an. Dann haben die so diese Münztelefone. Tasse drunter, dann reden die rein. Hilft das irgendwas oder haben die einfach nur, waren die sehr durstig dabei und wollten immer was trinken? Gab es nicht diesen einen genialen Fall von irgend so, wo irgendjemanden umgebracht hat, irgendwie so ein kleines Kind umgebracht, dann irgendwie so, oh, der ist weg. Sorry, vorbei. Gab's diesen genialen Fall? Und dann haben die einen Zeitungsartikel gedruckt, wo die geschrieben haben, oh, Kind ist tot. Klar. Nee, und dann hat sich tatsächlich der Mörder zu Wort gemeldet, hat gesagt, Freunde, pass mal auf. Ist noch gar nicht tot. Und der, atmen noch. Und der wollte so, weil es gibt ja manchmal so Serienmörder, die genießen dann auch die Aufmerksamkeit und spielen dann so mit den Medien, so Zodiac. Ah, erzähl mehr von so, zu Hause. Ja, so versteckte Botschaften. Und der dachte, er ist ganz clever und er schickt der Presse ein Bild von sich, aber mit so einem Bildeffekt bearbeitet, so einem Strudel, dass der so eingedreht ist, dass man den nicht erkennt. Und dachte so, ihr findet nie, wer es ist. Yep. Und die Polizei hat einfach straight Effekt, reverse. Umdrehen, whoop, reverse, zack, gefunden, verhaftet, oh, down. Mann, ey, geil. Der hat sich schon so clever gefühlt, so, yeah, geil, mich kriegt der nie. Und er so, Moment mal, und Apfel Z, okay, haben wir, gut. Du da drüben, verhaftet. Verhaftet. Also die Photoshop-Datei mitgeschickt. Aber der wird auch im Gefängnis sitzen am Tag und denkt sich, du Mann. Vollidiot einfach. Der, die werden nie auf dich gekommen. Der wird das nicht gerafft haben. Der hat einfach mit einem Zellinsassen auch erzählt, ich weiß nicht, wie sie es geschafft hat. Die besten Leute. Also, der sich, oh, ich bin so genial bei Photoshop. Er hätte einfach ein Emoji drüberlegen können. Das hätte alles wäre smarter gewesen als das. Wow, das mit dem Emoji ist so richtig asozial, fällt mir gerade auf. Auch noch stimmt schon, diesen, auch noch diesen der Smiley. Ne? Nein, der Smiley mit den Affen, der so macht. Ja. Und das über das Gesicht eines Mörders. Der so, oh, hahaha, ups. Gibt es eigentlich so ein Smiley, so Finger vor dem Mund? Ja. Echt? Es gibt auch Nachdenken. Du hast den Experten eingeladen hier. Max kennt jeden Smiley. Großer Emoji-Hater. Ehrlich? Gibt es, ich finde, es gibt eine große Liste von Hass-Emojis, es gibt Emojis, die sind super. Ich finde zum Beispiel, dass der Tränen-Smiley, der steht für mich für das absolut dümmste Lachen, was man verschicken kann. Also die so stark lachen, dass man weint. Ja. Das ist ein Podcast, ne? Das ist ja schon... Visuell. Wir fügen ein Foto bei. Du musst für die Webcam das 5 Minuten lang machen. Das Gebt mal ein 86684.jpg. Könnt ihr finden. Aber der Grund, warum ihr hier seid, ist natürlich, dass wir Jubiläum Kommen wir mal zum Thema. Die 50. Folge. Yeah, so, 50! 50. Folge Poffo. Happy Birthday. Jetzt, was habt ihr uns denn mitgebracht? Habt ihr uns denn gibt es ein Geschenk? Gibt es eine Rede? So, irgendwie was? Was hat euch denn so ein schönes Bild machen? Was hat euch denn, was war denn eure Lieblingsfolge der letzten 50 Folgen? Ich fühle mich gerade so ein bisschen. Die, wo ich zu Gast war super. Die habe ich auch gehört. Ehrlich? Ja, so halb, glaube ich. Aber ich fühle mich gerade ein bisschen wie die Freunde meiner Eltern, die am Tag meiner Erstkommunion einfach zusätzlich eingeladen waren, gar nicht wussten, dass ich Erstkommunion habe. Und die so, was ist denn hier für ein Bohai, warum sind so viele Leute? So, ja, ich habe Erstkommunion. Nee, du hättest sagen müssen, das ist immer so. Ich habe das total naiv einfach beantwortet. Und die so, oh, der Geldbeutel direkt aus der Tasche, dann gebe ich dir mein Geld. Genauso fühle ich mich jetzt gerade. Die hat dir ihr gesamtes Geld gegeben? Ja, alles klar, ich hatte eine Waffe, also... Ihr seid so richtig unruhige Pickler beide. Ihr habt beide diese Er hat an den Limonaden. Das mache ich immer, das mache ich immer. Ich mache das auch immer. Ich schaffe das nicht. Es sind diese Charity-kleinen Flaschen. Und die haben, wenn man das Ding aufmacht, den Deckel aufmacht, haben die so kleine, so diese Verschluss. Ich tue mir da immer weh und ich mache die auch immer ab. Ich mache genau das Gleiche wie ihr. Ich mache die ab, aber dann teile ich sie manchmal in Hälfte und manchmal in Drittel. Aber das ist beim Podcast ganz schlimm. Warum machen wir das? Man braucht irgendwas. Bist du ein Fingernägelkauer? Gar nicht. Ich bin ganz schlimm. Manchmal, wenn ich Auto fahre, bis auf den Knochen. Echt? Ja. Krass. Nach langen Strecken muss er auch auf die Notaufnahme, weil Blutverlust. Tatsächlich, aber ich bin wirklich, also jetzt gerade geht's, aber ich bin manchmal ganz, ganz schlimm. Nägelkauer und Abkauer. Bei mir ist immer so, ich verstehe Nägel. Ich weiß auch mein Bart. Zu einem gewissen Grad, dass man, wenn man die stutzt, dann wachsen die nach. Weil die von hinten die wachsen auch nachgedrückt werden. Aber die kommen ja von hinten, ne? Mhm. Also die werden von hinten nach vorne gedrückt. Aber ich denke mir so, was ist, wenn der ganze Nagel weg ist? Kommt dann noch was nach? Ja. Oder ist es dann einfach, ist auch irgendwann mal Schluss einfach? Nein. Oder braucht es irgendwas? Fällt immer neu an, oder? Die Veranlagungen sind ja da. Die Veranlagungen sind tief im Daumen, sind ja getroffen worden. Früher bei deiner Geburt hat man gesagt, ab hier ist jetzt immer Daumennagel. Und wenn du da einmal, Beispiel, ich hab mich an Silvester ganz, ganz schlimm verbrannt. Ganz schlimm verbrannt. Hier auf dem Nagelrücken. Wegen China, am Fondue oder am Böller? Oder emotional. Sei ehrlich. Oder emotional. Oder finanziell. Pizzaofen? Fondue. Okay. Wirklich Fondue? Nein, es war ein Silvesterbölle. Es war ein Rebellenpolen wollten. Nein, so, es war einfach so ein Zisselmännchen, so ein kleines Ding. Ich finde es schön, wie du angefangen hast mit der Autoritätserklärstimme. Das mache ich auch so oft. Und dann auf einmal alle demontieren dich. Ja, aber dann, man lädt sich auch ein zu demontieren eigentlich. Ja, klar. So, und dann seitdem habe ich so eine Delle im Nagel. Die sieht man auch noch. Die wächst sich so langsam raus. Und die wächst wesentlich langsamer jetzt als der andere Nagel. Mhm. Heißt, der war komplett zerstört innerlich. Und dann hat sich einfach, wenn man sich den Nagel als Kreis vorstellt, so eine Kreisoberfläche, und dann hat sich so eine kleine, so eine Delle eingeschleust. Mhm. Und die wird jetzt so langsam weggedrückt. Aber die bleibt, die wandert halt so raus. Und das hat es verlangsamt. Heißt, ist scheißegal. Ganz klar, wie viel, es wird immer nachgedrückt. Wie viel Kraft hat denn ein Fingernagelwachstum? Also angenommen, du würdest dich jetzt mit deinem Fingernagel gegen die Wand stemmen. Mhm. Und dann wächst der und kann der dich dann drücken? Also kann er dich wegdrücken mit dem Wachstum? Oder wie stark, kann man dem eine Kraft zuführen? Stark wie Wasser, super stark. Stark genug? Ich glaube, das ist richtig stark. Stark genug, oder? Bestimmt schon, aber der Nagel selber hält ja nichts aus. Also meine zum Beispiel sind sehr weich, die biegen sich sofort um. Aber stell dir mal so Bruce Lee vor, der so auf Fingern Liegestützen machen kann und der macht Liegestützen auf all seinen Fingernägeln. Mhm. Können die ihnen dann so nach oben wachsen? Mhm. Ja, das ist ja Bruce Lee. Gibt es auch einen Film von ihm? Der Nagel, der 16 Wochen die Tigerkralle des Nagels oder so. Hat die goldene Palme von Cannes, den goldenen Nagel gewonnen. Aber vielleicht ist es nicht, weil es gibt ja so eine. 17 Kammern, der sowieso Nails. Ja. Es gibt ja so eine Hinrichtungsmethode irgendwo im Dschungel von so Dschungelstämmen mit oder Bambus? So. Genau, mit Bambus. Oh, die dann so einen Bambus an dich dran und dann wächst der Bambus durch dich durch. Wo ich mir auch mal dachte. Er wurde auch in Deutschland versucht. Aber das funktioniert, aber in Deutschland halt nicht mit einer Eiche. Das ist verhungert auch vorher. Was kann man das Ordnungsamt davor sagen? Was das machen sie hier? Ja. Kleiner Funfact: die Nägel wachsen genauso schnell, wie der Mond sich von der Erde entfernt. Seit wann entfernt sich der Mond? Ja, das ist ein aktuelles Problem. Lass es mal ein bisschen auf. Da müssen wir auch nicht krass gerade raus, Alter. Weißt du, also ich. Das müssen wir auch nicht immer. Das ist so ein Äffchen, das tanzt. Das ist ihre Meta-Improv-Schiene. So. Das Thema läuft gerade aus. Egal, hier ist noch eins. Hier sind noch drei. Komm, machen wir 14. Wir waren bei Nägel. Das passt. Ja, also Jesus wäre dann das obligatorische nächste Thema. Ich gucke uns gerade viel zu lange in die Augen, Florentin. Hast du wirklich keine Chlamydien? Du kannst mir sagen, ich muss eh. Wie kann man Chlamydien übertragen, außer... Das weiß ich nicht. Ich habe mich ja da nicht mehr damit beschäftigt. Aber was machen dann... Würden tief? Glaube ich nicht. Wo, ist die Frage. Wir wollten mit allen Gästen... Das ist aber auch, immer ein super Einstiegsthema, die Chlamydien-Geschichte. Mit jedem Gast, der heute da war, hat über Chlamydien das Thema geredet. Geschlechtskrankheit. Vielleicht soll ich das Mikro mit desinfizieren. Ich habe was dabei. Also. Aber dann geht's kaputt, ne? Hast du heute schon so viel über Geschlechtskrankheit geredet? Ja, hat er einmal über den AIDS-Bus geredet? Aber Andi Links war da, der hat bestimmt welche. Oh, ja, das stimmt schon. Du hast was? Du hast ein Schweinchen. Desinfektionsspray. Ich bin Bahn gefahren, ohne mache ich das nicht. Wow. War's echt? Ja. Also ich gehe halt ab und zu mal gerne aufs Klo, wenn ich 5 Stunden Bahn fahre und dann nebel ich vorher die ganze Hütte ein. Ah. Wenn ich schon eine Geschlechtskrankheit kriegen würde, dann möchte ich vorher auch Spaß haben und nicht nur aufs Klo gegangen sein. Also, das ist wirklich das Deprimierendste, oder? Wenn du so jemand bist, der gar kein Sexualleben hat und dann hast du trotzdem immer Geschlechtskrankheit, weil du einfach zu lange auf der Bahnhofstoilette warst. Ja, und dann gibst du für deinen Freund noch an, ich habe jetzt auch Chlamydien. Und wer war es? Die Bahn. Was soll das denn? Cool. Es ist ein bisschen so, wenn du dich outest, aber dann keinen Freund findest. Ja. Ja. In Köln. Oder? Ja. Versteht ihr so ein bisschen, was ich meine? Ja. So, weil dann ist man zwar schwul, aber man denkt sich sehr. Toll, jetzt habe ich den ganzen Akt hier gemacht und jetzt komme ich nicht zum. Warum hätte ich das noch lassen können? Ja, vor allem dann ist ja so ein Erwartungsrahmen, weil plötzlich ist deine Sexualität so öffentlich und jeder weiß, okay, der steht auf Männer in unserem Fall. Ja, und dann denkt man sich, dann aber jetzt los, Freundchen. Ja, und dann so, dann stirbst du alleine. Dann denkst du dir, dann hättest du ja auch sparen können, dich zu outen, oder? Also ist es mega homophob, Als hättest du Erdkunde studiert und danach, ach so, ich krieg keinen Job, wenn ich Erdkunde studiere und nicht Lehramt. Aber was ich ja immer noch mega lustig finde, wäre so ein zurückgenommenes Outing, dass man dann irgendwann mal sagt, so Leute, ich bin doch nicht schwul. Das denke ich mir bei den Bakowski-Schwestern, die früher mal Brüder waren. Ach, die, waren. Ja. Wo der eine die Geschlechtsumwandlung gemacht hat und irgendwann der andere gesagt hat, ich warte noch ein bisschen. So, warum nutzt er den Moment dann nicht auch? Ja. Er hat vielleicht mal gedacht, guck mal du, wie das medizinisch läuft. Oder guck mal, was die Familie dazu sagt. Sag mir mal die besten Ärzte, ich guck mal, wie das läuft und dann vielleicht. Dass, dass die sich auch so einig waren da drin, ne? Dass beide das machen wollen. Eben, aber dass die eigentlich sofort mitzieht. Das ist echt und dass die Filme einfach auch objektiv schlechter werden, dass sie Frauen sind. Ja gut, Cloud Atlas war aber noch gut. Cloud Atlas war überhaupt nicht gut. Ich fand den noch gut. Nee, komm. Aber das Max... Matrix Reloaded bleibt das Meisterwerk. Das ist also die beste Komödie, die ich in dem Jahr gesehen habe. Also Reloaded ist noch okay, oder? Reloaded ist okay, Revolution. Ich fand Reloaded ist eigentlich auch schon schwierig. Ich war ja auch kein Fan des ersten Teils. Der Zwillinge und so, Schlüsselmeister. Ich war kein Fan. Geile Action-Szene. Okay. Ich war einfach kein Fan. Zufahren. Und ich bin und hier Mr. Smith war damals auch cool. Heute halt CGI. CGI altert halt nicht so. Und dann kannst du heute guckst an und denkst dir, lame. Aber damals? Was ist los mit Serien? Zu viel. Nee, komm nicht das Serienlabe, nicht das Serienthema. Das ist echt gerade, glaube ich, jeder redet gerade über Serien, ne? Aber das ist auch echt. Nicht gerade, oder? Gut ist vor allem, dass wir sind ja derselben Podcast bei. Aber wann hört das wieder auf? Weiß ich nicht. Ist Serien Trend? Ist Serien schlimmer Trend? Ich würde nicht. Aber ist es ein Trend? Ich glaube, auf jeden Fall. Also doch, es ist ein Podcast. Ich meine, Kino, Trend. Guck mal, ja, aber vor 10 Jahren. Auch nicht wirklich. Ja, aber vor 10 Jahren, guck mal, da bist du warst du so, okay, es gibt Lost. Es gibt Prison Break und dann war es schon so. Dexter. Ja, Simpsons. Doug. Wen? Doug. King of Queens oder was? Nein, nicht Doug. Kennst du die Melodie von Doug gerade aus dem Stegreif nachsingen? Aber. Stimmt, das war das so. Mit Patty Mayonnaise. Doug Funny. Mit Patty Mayonnaise. Ich like Patty Mayonnaise auf Facebook. Liked alle Patty Mayonnaise auf Facebook. Das ist die beste Facebook-Seite. Das ist Patty Mayonnaise, hallo? Patty gut. Wie hieß denn dein bester Freund? Flash? Nee, wie? Skeeter. Gordon war der Böse? Nee, wie hieß denn der Böse? Ja, Gordon. Aber früher hattest du doch eine Serienlandschaft und da hat sich auch was abgelöst. Ich meine, die Simpsons haben Cosby gekillt, bevor jeder wusste, dass Cosby eh nicht so cool ist. Ich finde es immer so lustig, dass es so böse, also offensichtlich böse in manchen in so Kinderfilmen gibt, wie auch bei Dark, die ja nicht böse sein können, weil sie immer noch in so einem Schulkosmos sind. Also vielleicht ein einfaches Beispiel, bei Harry Potter, die Slytherins. Die sind ja eigentlich nicht böse. Die sind, naja, eben, okay. Genau. Und die werden im letzten natürlich Teil, die böse, werden die in die Kerker gesperrt, weil die, nachdem die sich irgendwie von weiß nicht, dieser Umbridge oder so befreit haben, werden einfach die ganzen Slytherins ins Kerker gesperrt. Und ich denke, wow, das sind Schüler eurer Schule. Einfach, und die werden einfach so weggesperrt. Ja, aber wenn sie sich böse verhalten, sind sie doch böse Schüler. Es sind aber nicht alle Slytherins böse. Und der Typ, der Gordon ist doch ein böser Typ, weil er Bully ist auf dem Schulhof und die ganze Zeit Duck und seine Freunde. Und Skeeter ärgert. Ja, keiner ärgert Skeeter. Ja. Keiner ganz Kita, dann wird Max böse. Ich will Patty Mayonnaise Alarm machen, aber sie will nicht. Erklär mir mal ganz kurz, du bist Fan von so Actionfiguren und Sammelfiguren. Ja. Erklär mir mal ganz kurz die Faszination. So, was ist daran geil? Oder kann man das nicht verstehen, wenn man da nicht drin ist? Ich glaube, das kann man nicht. Kann man nicht verstehen? Sammelst du Sachen? Sammelst du irgendwas spezifisch? Ich habe früher mal so Warhammer-Figuren, aber mit denen kann man auch spielen und die bemalen und so. Fusseln sammelst du, deinem T-Shirt nachzuurteilen. Ich dachte jetzt kurz, irgendwie mal so ein Gag. Willst du gerade der Bösewicht dieses Podcasts werden? Ja, ich will mich kackersperren. Augenringe, wenn man sieht. Ist okay, ja. Ich fand es immer ganz toll, Sachen von den Dingen, die ich geliebt habe, zum Beispiel, wenn ich die Ghostbusters ganz toll fand als Cartoonserie, fand ich es ganz toll, dass dieser Spaß auch weiterging, nachdem die Serie vorbei war. Und dann konnte ich mein eigenes Ghostbusters-Erlebnis haben. Deswegen fand ich Actionfiguren immer total toll. Und ich fand immer schön zu sehen, wie die Interpretation einer Figur aussieht, die man in einer Serie sieht oder in einem Film. Mhm. Was du daraus machen kannst. 3D. Der 3D, also der 3D-Drucker. Habt ihr euch schon mal 3D scannen lassen und drucken lassen? Ey, das kann man jetzt machen im Mediamarkt. Ich würde nicht wissen, wie ich gucken soll. Oder in Saturn. Wie ich gucken oder in anderen Podcasts. Es gibt auch so eine geile Szene im neuen Film, der rausgekommen ist. Einsamkeit und Sex und Mitleid, den die Firma hier mitproduziert hat. Also ein großer Tipp daraus. Und da gibt es eine mega geile Szene, wie sich ein Paar, was sich kurz danach trennt, 3D scannen lässt als Actionfigur, aber halt Geschlechtsverkehr hat während des Scans. Und dann danach einfach, und dann sie gerade während des Scans mit ihm Schluss macht und später dann nochmal diese Figur zum Tragen kommt. Ich will das jetzt nicht spoilern, aber es ist eine mega coole Szene. Ist das aber, funktioniert das? Weil immer wenn ich oben im Saturn bin in Frankfurt, da sitzt da immer so ein Typ und der sieht immer super beschäftigt aus. Ich glaube, er guckt einfach nur Tiervideos auf YouTube und ist völlig irritiert, dass keiner diesen Quatsch macht. Moment, er muss still sitzen oder was? Und wenn du dich bewegst, dann hat die Figur am Ende 8 Arme dann, oder ja, was? Du kannst das doch viel cooler, wenn deine Figur 8 Arme hat. Du kannst dir so einen Helm machen, wenn du deine Hände du ganz schnell um deinen Kopf bewegst die ganze Zeit. Das ist das Coolste, was dir einfällt, dir einen Helm aus deinen eigenen Händen zu machen. Ja, was denn sonst? 50 Arme haben? Helm aus deinen Händen. Ein Handhelm. Wow, Stefan. Ey, wirklich. Wie cool das Autor, Kreativgenie, Stefan. Das ist cool. Ein Handhelm. Ja, okay, Kreativgenie. Hau 50 coolere Sachen als ein Handhelm. Er ist gleichzeitig 50? Helm und deine Hände. Ja, eben. Danke, dass du es endlich verstehst. Nee. Warum? Okay, dann eure Top 1. Bitte jetzt mal. Der coole Dinge, die ihr mit dem 3D-Scanner machen könnt. Also, wenn du keine Selbstscham hast. So wie wir alle am Tisch jetzt. Ziehst du einfach dein T-Shirt aus und babbelst mit deinem Fett hin und her, dass die Nippel hin und her standen. Und dann hast du einen ganz breiten Nippel und einen ganz komischen Torso. Finde ich optisch. Wie ist das besser als ein Hemd? Helm? Ein Handhelm, du weißt schon nicht mehr, wie es heißt. Das ist eine Form, aber die ist einfach nur. Du hast sehr viele Nippel. Ja. Er hat sehr viele Hände. Sehr lange Nippel auch. Nein, ich bin gar eklig. Ja, wenn niemand hat gesagt, es darf nicht eklig sein. Ich glaube, ich würde mich einfach so ganz schnell auf der Stelle umdrehen, dann habe ich so Gesicht vorne und hinten. Wow. Wenn ich einen sehr großen Penis hätte, würde ich so einen Helikopter machen, dann sitzt die ganze Zeit, dann hätte ich so eine Platte davor. Oder so eine Schale, da kannst du Erdnüsse reiten, wenn du so auf dem Rücken liegst. Ja. Endlich mal eine sinnvolle Einsatz für die Nummer. Aber ich will jemanden sehen, der auf dem Rücken liegt und den Propeller kann. Oh, das ist nicht schlecht. Und dann abhebt. Der liegt dann im Saturn eine halbe Stunde auf dem Boden und lässt sich scannen. Aber ist es verboten, dann nackt scannen zu machen? Ja, das weiß ich nicht. Das habe ich noch nicht geklärt. Ich will ehrlich gesagt nur wissen, wie der Mitarbeiter reagiert auf solche Menschen. Ist ich eigentlich im 3D-Scanner scannen und das Leuten schenken das Neue, ich mache ein schlechtes Fotoshooting beim Dorffotografen? Ist das jetzt so die coole Variante? Die ja, aber das ist Überraschungsscan von denen. So während sie schlafen, da irgendwie einen Saturn tragen. Ja, eben, genau. Man kann das nicht scannen, so im Pyjama und dann so, hey, noch drauf. Wir waren ja mal zusammen bei ihm um die Ecke im Copyshop, der ja auch so in der Zeit festgefroren ist in den späten 90ern. Ey, der Rottgau Copyshop. Ja, da hängen natürlich immer noch diese T-Shirts von Leuten mit ihrem eigenen Gesicht und sowas. Und ich warte noch drauf, dass die irgendwann 3D-Scanner bekommen. Dass das dann hinterher geht. Ja, wundervoll. Ein T-Shirt mit einer Person mit einem T-Shirt drauf. Hat ein T-Shirt drauf mit sich selbst und lässt sich dann scannen. Das ist schon gut. Ja. Oder er hat so eine Figur von sich selber in der Hand und lässt sich dann scannen. Und immer weiter, dann wird die Figur immer kleiner. Das ist ziemlich die moderne cool Matroschka. Matroschka. Matusek. Ja, das ist der moderne Matusek. Sowas will ich. Und das wäre bis zur Decke hoch. Ja, aber ich mag Actionfiguren, das ist gut. Cool. Ich fand ja dein Bild immer noch am allerlustigsten, wo du eine Mischung aus dem Pokémon Paras und Helmut Karasek gemacht hast. Und da hast du Helmut Parasek. Das ist so lustig. Nee, das Pokémon hieß Parasek. Ja. Nee, Paras. Die Weiterentwicklung heißt Parasek. Ach, tatsächlich? Deswegen ist ja noch eine lustigere Wahl. Stimmt. Noch ein besseres Wort. Dann finde ich es noch lustiger. Danke für diesen Hinweis. Ich glaub, aber dass du mehr lachen kannst, ist mein Gott. Der AIDS-Bus ist gerade vorgefahren. Ja, das B-Fertig. Das ist eine ganz weirde Firma. Die haben Krankenwagen, die haben Busse und das war's. Ich dachte, die werden da gereinigt oder so oder gewartet. Die haben das Logo von denen. Nein. Florentin, falsch gedacht. Guck mal. Die haben das Logo von denen drauf. Warum sollten die es. Ich habe auch nicht das Logo von meiner Reinigung die ganze Zeit auf mir drauf. Welches Gefühl löst ein solcher Reisebus in euch aus? Angst. Angst? Mhm. Wovor? Wegen Schulfahrt? Speed. Das war ein Verkehrsbus, nicht so ein Reisebus. Das war ein Reisebus aus Frankfurt. Echt? Ja. Ich dachte, das wäre so ein. Nee, es war ein Reisebus aus Frankfurt. Oh, ich glaube, das ist nach Bad Orb gefahren an die Uhr. So ein Geruch von Erbrochenem. Weil das war ganz schlimm. Wir sind nach Kroatien gefahren. Jeder kennt für Mathe-LK. 14 Stunden lang. Was ist Mathe? Aber geile Felgen, Alter. Das ist wie bei Pimp My Ride. Und in Stunde 1 hat Daniel in Mitte des Busses einfach erbrochen. Das musste Daniel sein. Zu viel Jägermeister. Was eine blöde Idee, wenn man 14 Stunden nach Kroatien fährt. Und dann, es wurde halt immer wärmer, je mehr man gen Süden fuhr. Und der Geruch wurde immer so schön immer so aromatischer und so schön saftig, ist halt einem die Nase gestiegen. Das war ganz schlimm. Alter. Wie lange seid ihr da gefahren? 14 Stunden. Ich bin auch mal 14 Stunden nach Italien gefahren. Das ist schon ohne Kotze unerträglich. Und musst du dir da so Sachen berechnen? So, wenn wir hier losfahren und gleichzeitig der deutsche LK in Paris losfährt, wann machen wir einen Unfall? Ja, der Mathe-LK. Einfach nur, damit man es irgendwie rechtfertigt. Ich glaub, so, ja, deswegen Mathe-LK. Ciao, jetzt viel Spaß mit Andreas. Der Jägermeister war auch nur so, ich halte es nicht mehr aus. Ich muss saufen, oder? Der hat so und so viel Promille, das entspricht so und so viel Sechsteln. Ja, würde ich töten, glaube ich. Wen willst du töten? Nee, wenn ich in diesem Bus sitzen würde, Mathe, LK, und es würden solche Ideen aufkommen, wir berechnen jetzt mal alles um uns rum. Direkt rausschmeißen, rauswerfen an sich selber. So, die wollen auch nee. Wir müssen jetzt auch leider aufhören schon langsam, wieso? Weil ich zum Zug muss. Tut mir leid. Aber ihr nervt mich. Auf jeden Fall. Ihr könnt ja auch noch weiterreden von mir aus. Aber ich sag schon mal vielen Dank, dass ihr da wart. Wir werden jetzt sowieso früher oder später mal wieder über den Weg laufen. Ja. Hier und da. Aber vielen Dank, dass ihr da wart. Bei der 200 Jahre zur 50. Folge. Nur deshalb hier. Ja, vielen Dank dafür. Die beiden. Was ein tolles Gespräch. Die hauen immer wieder gute Sprüche raus. Ich muss echt sagen, was eine tolle Folge 50, dass wir die alle bekommen konnten. Dass die alle gesagt haben, Podcast UFO, finde ich gut, gratulieren wir mal zu Folge 50. Vielen Dank an alle, die hier waren für diese unvergessliche Podcast-Geburtstagsgala. Aber vor allem, es war ein Traum. Danke an euch da draußen. Ja. Denn ohne euch wären diese 50 Folgen, und ich hoffe, da kommen noch 50. Oh. Ich bin mir nicht sicher, was machen wir zur Folge 100? Gute Frage. Laden wir ihn ein? Mal gucken. Aber ich finde, wir sollten auf jeden Fall euch danken da draußen, denn ohne euch wäre das alles nicht möglich. Ihr seid der Wind in unseren Flügeln. Und man muss auch dazu sagen, wenn es nicht so viele wären, dann hätten wir auch schon lange aufgehört. Weil ich glaube, wir sind so machtgeil. Wir sind macht- und so aufmerksamkeitsgeil. Und es kommt halt auch einiges zurück. Speziell Puffopedia toll. Die ganzen Kommentare sind toll. Auch bei iTunes freue ich mich über Kommentare. Wenn da noch ein paar 5 Sterne hageln. Wir freuen uns über T-Shirt-Einkäufe, Geldspenden, aber auch einfach nette Worte. All das ist immer geil. Oder auch wenn wir uns auf der Straße sehen, einfach so einen Fünfer in der Hand drücken. Einfach mal so lieblos. Im Grunde ist Patreon nichts anderes. Ja, aber ich finde es gut, wenn das so ein bisschen persönlicher wird. Ja. Wenn ihr mich auf der Straße seht und euch fragt, wollen wir ihn ansprechen? Nein, einfach so ein 20 in der Hand drücken. Einfach so zustecken, so in mein Hemd. Oder so in den Rucksack, wenn man es nicht merkt. Und dann zu Hause freut er sich. Freue ich mich, ja. Kommt dann auch aufs Konto. Freunde, das waren 50 fantastische Folgen, das Podcast UFO. Wo wird die Reise hingehen? Wir wissen es nicht. Aber wir hoffen, dass ihr mit dabei seid, wenn wir neue Sphären erreichen und fremde Galaxien bereisen. Und bis dahin. Macht's gut. Beam ab.